Immer der. Okay. Ah, wir sind live, alles klar. Moment, jetzt dauert es wieder einen Moment, bis ich mich doppelt höre. Ich mache das mal erstmal zu hier. Also, willkommen zum wöchentlichen Weltraumaffen-Livestream. Diese Woche reden wir zum Beispiel über das Hashtag, was ich lernte. Das ist so eine kleine Geschichte, die wieder mit Pinkstings zu tun hatte. Betitelt ist der Livestream diesmal Humanismus Plus. Da erzählt euch der Caps Lock ein bisschen was dazu. Und wie immer gibt es dann verbales Shitposting von allen zusammen. Denke ich mal. Ja, keine Ahnung. Wie fangen wir es an? Soll ich einfach mal kurz über das Hashtag was erzählen, weil es ist eigentlich schnell abgehakt. Ja, Okay, hau rein. ich. Alles klar. Ja, war mal wieder so eine Geschichte von Pinkstings. Eigentlich nur wieder mal eins dieser Hashtags, das dazu diente, dass halt irgendwelche Leute Virtue Signaling betreiben können, zu zeigen, was sind doch für wahnsinnig tolle Menschen. Geschafft hat es das Hashtag allerdings auch in die Zeit, in die Online-Ausgabe der Zeit. Und da wurden dann halt eben von bestimmten Accounts die Tweets präsentiert. Ja, es ging da wieder um Alltagssexismus, den man da aufzeigen wollte, weil ich meine, es gibt ja noch nicht genug Hashtags, die Alltagssexismus behandeln. Was ich immer ganz interessant finde bei diesen Aktionen ist halt, dass da ein, zwei Accounts irgendwas reinsetzen. Das wird dann so lange wiederholt bzw. retweetet, bis dann irgendein Schreiberling darauf aufmerksam wird. Und das meistens von irgendwelchen Accounts, die sind irgendwie vielleicht eine Woche alt oder so. Also wer jetzt immer noch nicht glaubt, dass da ordentlich mitgeholfen wird, in solche Sachen zu pushen, der sollte sich da vielleicht die Dinger mal, die Accounts meine ich jetzt, genauer angucken. Ja, es wurde auch mal wieder klar, was einige Leute überhaupt als Alltagssexismus auffassen. Ja, es waren dann halt so Kommentare zum Beispiel zum Studieren. Ja, dann hieß es dann irgendwie, hat da so eine Tussi getweetet, warum denn studieren, wenn du erst einmal Kinder hast, dann wirst du ohnehin nicht mehr arbeiten. Und dann denke ich mir so, wer zum Teufel sagt denn sowas? Ja, ich meine, wir können auch froh sein, wenn die Leute studieren. Ja, naja, keine Ahnung. Also der Kontext fehlte da wie immer. Und wenn man mal nachgehakt hat, dann gab es eigentlich nur flapsige Antworten. Ja, wie kannst du es wagen, meine geliebten Erfahrungen anzuzweifeln? Also die übliche Scheiße. Ja, was habe ich in diesem Hashtag gemacht? Ich habe so ein bisschen Statistiken und Fakten getweetet, die was mit Männern zu tun hatten. Und zwar aus dem Gender-Report des Familienministeriums. Da sind ja immer noch so Sachen drin, wie zum Beispiel, dass halt die Suizidrate bei Männern höher ist und so, ja, die mehr schwerere Verletzungen bei Gewalttaten davontragen, auch öfter das Ziel von Gewalttaten sind und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch auch alles da selbst ansehen. Kann man leicht googeln. Und ja, das war dann natürlich wieder den Herrschaften auch nicht gerecht genehm. Tja, das war die ganze Geschichte. Ist eigentlich nichts Aufregendes passiert. Ja, aber ich dachte mir, das wäre vielleicht noch eine Erwähnung wert. Und ja, dann bin ich schon damit fertig eigentlich. Ja, dann übernehme ich einfach mal mit dem Thema Humanismus Plus. Also, was letzte Woche halt eben passiert ist, ist, dass diese Organisation, die ich hier schon mal eingeblendet habe, die American Humanist Association, die haben so neue Initiativen gestartet und sich da irgendwie jetzt aufgesplittet. Und zwar läuft das hier unter der Überschrift Social Justice ab, was uns ja schon ja, den meisten Leuten, die unseren Stream zuhören, wahrscheinlich ein Begriff sein sollte. Und dann teilen die sich hier auf in LGBTQ Humanist Alliance. Ich kann das noch ein bisschen größer machen. Und eine Black Humanist Alliance hier mit so einer Faust und eine Feminist Humanist Alliance. Und das Ganze dann hier unter Humanist Philosophy and Social Justice Advocacy. Go Hand in Hand. Unter diesem Banner läuft das dann da. Und das ist also jetzt ja, diese Humanismusbewegung, wo man meinen sollte, Humanismus ist für alle Menschen da. Da sind die dann hier aber wieder der Meinung, nee, das muss da muss soziale Gerechtigkeit rein, mit anderen Worten. Man muss dann da irgendwie kämpfen gegen Benachteiligungen, die diese Gruppen irgendwie haben, wahrscheinlich wegen dem bösen weißen Mann, der die da runterhält. Und deswegen splitten die sich hier irgendwie auf. Ja. Okay, das ist jedenfalls hier die Black Humanist Alliance mit Black Lives Sah die Matter. Dame jetzt so bleich aus? Haben die die Ja, weiß ich whitewashed nicht. oder was? Ja, keine Ahnung, kann sein. Hallo? Hallo? Das sind diese sexistischen Fotofilter. Ich wollte es gerade Ernsthaft. sagen. Racist-gram. Sieht ein bisschen Ja, wie also auf jeden Anita Fall aus. Sind die jetzt hier rassistisch und sexistisch geworden, muss man eigentlich so sagen. Aber das sind sie natürlich nicht in Wahrheit, weil, wie wir ja wissen, kann man ja nur rassistisch und sexistisch gegenüber Unterdrückern sein. Und ja, es ist eine ziemlich üble Angelegenheit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich selber auch schon seit Jahren so ein bisschen hier in Deutschland aktiv in dieser Szene vom Atheismus, Humanismus. Bin zwar nie Mitglied gewesen beim Humanistischen Verband, aber auf jeden Fall zu vielen Veranstaltungen hingegangen. Und ich habe das schon seit ein paar Jahren halt eben erlebt, nicht nur wegen dieser Atheism Plus-Geschichte, die sicherlich den meisten auch bewusst sein wird, sondern auch so Sachen wie dann die Lori Penny da irgendwie einen Vortrag gehalten hat bei dem Weltkongress von der humanistischen Allianz, quasi der humanistischen Organisation an der Universität von Oxford in England war das letzte Mal, wo sie da irgendwie auch einen Vortrag gehalten hat. Und dieser PZ Myers von dieser Atheism Plus Bewegung, der hat ja auch einen Vortrag gehalten. Und da, als ich das gesehen habe, da habe ich mir schon gedacht, so, meine Güte, da sind die Leute schon irgendwie vorgedrungen. Und das ist jetzt hier so, würde ich sagen, der Sargnagel in der ganzen Nummer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Ansicht teilen auch eigentlich die meisten Leute, so wie Thunderfoot und der Sargon, die da auch schon ein Video drüber gemacht haben. Dass halt eben diese Social Justice Nummern eigentlich vorprogrammiert ist, dass sie sich über kurz oder lang an diesem ganzen Getrenne und moralischen aufgeladenen Diskussionen dann da selber zerlegen werden. Das ist auch das Positive, was man daran sehen muss. Man kann schon, okay, so in 2, 3 Monaten gibt es richtig übel böses Blut zwischen denen. Das wird richtig spaßig. Naja, ich kann mich darüber nicht so freuen, wie gesagt. Also gerade weil es halt so wichtig ist und nicht nur in Europa, sondern in Amerika natürlich auch mal so ein gesellschaftliches Gegengewicht zu haben, eigentlich zu diesem ganzen Kirchenkram. Also in Deutschland gibt es halt den Humanistischen Verband und der ist in unterschiedlichen Bundesländern, wie zum Beispiel hier bei mir in Niedersachsen, ist der auch Körperschaft des öffentlichen Rechts, also quasi den Kirchen gleichgestellt für nicht religiöse Menschen. Und ja, dass das dann halt so eine Nummer irgendwie ist. Und die sich da irgendwie ideologisch da unterwandern lassen und kaputt machen lassen, da kann ich mich nicht so richtig drüber freuen. Und ich habe ja auch noch mal ein bisschen was vorbereitet aus dem deutschen Raum. Da gibt es hier das Diesseits, das ist das Magazin vom Humanistischen Verband, was in Berlin erstellt wird. Und diese Dame hier ist die Ulrike von Schossi, die ich auch schon mal persönlich kennengelernt habe. Das ist die Chefin von der humanistischen Grundschule, die es in Deutschland gibt. Die hatte mal einen Vortrag gehalten, wo ich dabei war und das quasi vorgestellt, dieses Schulkonzept, was ich ganz nett fand. Und ja, und dann gibt es aber auch solche Sachen hier mit der Frau von Schossi hier. Viele junge Frauen fühlen sich zunächst nicht benachteiligt. Aber dann. Wenn sie Oh. dann hier irgendwie darüber redet, wie schwer das doch war, irgendwie alleinerziehend zu sein und so, obwohl das ja eigentlich so klingt, als wäre das auch selbst gewählt, so, ne, wo sie dann hier irgendwo was schreibt von wegen, so, ja, da habe ich mir überlegt, ob ich das auch alleine hinkriege und so. Also nicht so unbedingt, ja, das ist halt der Lebensstil, ne? Und dann habe ich hier unten gelesen, die Fragen stellte Arik Platzig, was mich auch überhaupt nicht gewundert hat, denn das ist der Chefredakteur von diesem Diesseits Magazin und das ist auch so ein richtiger Feminist, mit dem ich hier schon mal bei Twitter mich unterhalten habe, wo er hier sich dazu hinreißen lassen hat, mich hier zu belehren zum Sexualstrafrecht. Das sei ja in Deutschland auch zu täterfreundlich, weil man da ja nicht seine Unschuld Weil man noch beweisen nicht. muss. Da hat Ja. man schon wieder das direkt Täter. Ne? Es ist Ja, nicht Angeklagter. genau. Es ist immer Täter. Und das ist da halt auch drin. Und was es hier halt auch gab beim Diesseits sind solche Artikel hier: Republika 13, Aufschrei, Feminismus, fuck yeah. Und ja, also ich habe das halt auch schon überlebt, nicht überlebt, erlebt beim humanistischen Verband. Da war ich mal bei einem Vortrag, wo es um Homosexualität ging und quasi, was so die Evolutionsbiologen sagen, wie das, woher das eventuell kommen kann, wie da so der Stand ist, was da so für Theorien gibt. Das war auch ein sehr aufschlussreicher Vortrag und zum Ende des Ganzen gab es dann eine Fragestunde, wo dann da auch einer aufstand und die ganze Zeit nur über Frauen geredet hat und dass sie doch immer unterdrückt werden und so weiter und so fort, obwohl dieser Vortrag eigentlich davon gehandelt hat, dass Homosexualität größtenteils ein Problem von Männern ist. Und ja, da habe ich auch schon ziemliche Bauchschmerzen gekriegt und dachte mir, meine Güte, ey, musst du überall mit diesem Kram anfangen. Und so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich hier gerade mal was von Männern gehört, da muss ich sofort erstmal einschreiten und darauf hinweisen, dass es ja wohl viel, viel schlimmer ist, eine Frau zu sein. Ja, das ist so, Welt geht unter und Frauen sind am stärksten betroffen. Das ist halt Ja, so. genau. Meteorit rast auf Erde zu, Menschheit im Untergang geweiht, Frauen am stärksten betroffen, Nee, ja. es ist ja vor allem, ich glaube, die katholische Kirche erkennt immer noch nicht an, dass es Lesben gibt oder sowas. Weil sie sich damit nicht wirklich befassen wollen. Und ich weiß nicht, ob im Mittleren Osten Lesben von Häusern geschmissen werden. Bin ich mir nicht sicher. Nee, die werden bis zur Hälfte eingebunden und gesteinigt. Na Ja, gut. also ich habe auch ganz klar das Gefühl, dass es ein großer Teil von dieser Ablehnung von Homosexualität kommt einfach davon, dass man, also diese Beschreibung irgendwie, wie das dann da ist, so quasi so triebgesteuert und jeder pennt mit jedem und so, dass das eher aus so einer generellen Ablehnung der männlichen Sexualität rauskommt, die dann halt eben nicht durch die gute Frau dann irgendwie gezügelt wird, sondern bei den Homosexuellen dann so Sogar ein richtig guter Punkt. verwerflich ist und so. Hast du das Das gerade habe ich gesehen, schon. dass der Richard Dawkins kurz in der Werbung war neben mir? Sehr schön. Ja. Ja, der Richard Dawkins war auch damals bei diesem Humanisten Weltkongress da in Oxford mit den P.C. Myers und diesen ganzen Leuten. Und da hat er sich ja damals auch zu hinreden lassen, zu sagen, dass Humanismus natürlich Feminismus mit einschließt, wo auch viele Leute ihn dann angeschrieben haben und an so ein paar Sachen erinnert haben. Ja, ich denke mal, mittlerweile wird er wahrscheinlich seine Lektion auch gelernt haben. Der gute Herr Dawkins. Ich glaube, der ist einfach zu alt dafür mittlerweile. Der kriegt es nicht mehr auf die Reihe. Wieso? Also ich habe das Gefühl, dass Richard Dawkins sehr gut das alles, weil das war ja die Sache, wo er da seinen Schlaganfall gekriegt hat, nachdem die ihn da überall ausgeladen haben, weil er ja dieses Video von Sargon und diesem Saiten-Atheist-Channel da geteilt hat mit Feminists Love Islamists. Ich Das war glaube, ja dass die der Sache, halt genau. schon ein bisschen älter ist und nicht mehr so viel Lust hat, sich zu betteln, aber der weiß schon noch irgendwie, wo der Oh, Hase der hat sehr rumläuft. viel Lust. Der wird ja alle Nase lang angemeckert, weil er bei Twitter ja gerne mal so ein bisschen zugespitzt einen raushaut. Ah, Ja. okay. Und da habe ich auch letztens ein sehr gutes Interview mit ihm von Channel 4 gesehen, wo er darauf angesprochen wurde und das sehr gut eigentlich, ja, sehr gut eigentlich zurückgegeben hat. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hatte, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mir gedacht habe, ja, du weißt echt Bescheid. Also, das muss ich absolut, stimmt nicht. Der ist schon ganz oft auf der Höhe für seine Zeit, so. Ja, intellektuell noch, aber ich meine jetzt einfach körperlich mit dem Stress, den er sich da aussetzt, indem er sich da ins Querfeuer navigiert. Ja, Also der Schlaganfall, das war ja wahrscheinlich, weil er da halt plötzlich von allen Seiten nur Hass abgekriegt hat. Das Verrückte war, er hat ja dann sogar gesagt, so er wäre es ja gewöhnt, dass er von Religiösen so auf den Deckel kommt, aber das halt die Atheisten, die er ja so als seine Leute gesehen hat, wie er da gesagt hat, dass die ihn dann da ausladen, das hätte er halt natürlich nie erwartet und ja. Ja, es war doch eine peinliche Lachnummer einfach, keine Ahnung. Aber das ist halt, ja, das ist Social Justice, keine Ahnung, es infiziert halt die Bewegung. Jedes Mal, wenn irgendwo was Neues auftritt, kommen da die Bunthaarigen und wollen da ihren Stempel draufdrücken. Ja, wie die Heuschrecken. Weißt du, grasen Ja. alles ab, bis es zu Trümmern liegt, bis es Ich meine, ich kenne kaputt es ist und von, dann geht's weiter. Ich kenne es von ATTAC, da gab es dann auch am Anfang hier Feminismus und soziale Gerechtigkeit und Identitätspolitik, und diese ganzen AGs haben sich dann in der NGO nach einer Weile aufgelöst, weil sich niemand dafür interessiert. Ja, es kann ja sein, dass sich keiner dafür interessiert. Also ich habe irgendwie mal auch das Gefühl, das ist ein Fass ohne Boden, weil selbst wenn die irgendwann mal erreichen, was sie wollen, es hört nicht mehr auf. Ja? Finden sie was Neues, über das sie sich beschweren können, irgend so eine Mikroscheiße, womit sie aber den ganzen Betrieb aufhalten einfach, weißt du? Und ja, wenn du da so eine humanistische Organisation hast, die sich da um solche Sachen kümmert und du lädst dir diese Leute ein, wirst du, ja, wie ich gesagt, das ist ein Fass ohne Boden, ne? Du versuchst dann irgendwie es den Leuten recht zu machen und dann bist du nur noch damit beschäftigt, mit deinen Mitgliedern, weißt du? Ja, und das ist ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck von den Gesellschaften. Ja, wir haben bei sowas halt eben leider viel zu leichtes Spiel, weil das ist natürlich, da geht es irgendwie um Menschen und um Gutsein, ne, wie dieser Slogan hier von denen hier schon sagt, gut, without God. Und ja, wenn du da natürlich um die Ecke kommst und sagst, hier, es werden alle unterdrückt und wir können jetzt nicht mehr für alle da sein, weil... Das hilft dann den Unterdrückern und ist der ganze Schmarrn, ne? So wie hier dieser Spruch halt eben von wegen, das ist dann zu täterfreundlich. Und so geht das dann los, ne? Und da kannst du halt bei solchen Gruppen, da sagen sie dir ja nicht Zieleine, ne? Da denken sie sich dann so, was, echt? Die werden da irgendwie benachteiligt und so, ja, da müssen wir ja was machen und so weiter, ne? Ja, generell halt muss man immer Todesstrafe fordern, weißt du? Mehr Bestrafung, das wird es auf jeden Fall richten. Also, ich meine, diese Diskussion ums Strafrecht, die geht halt auch immer mehr in die Richtung, dass man mehr fordert und dass man weniger hoch die Beweise ansetzen muss, um jemanden zu bezichtigen. Und, also, ja, weil sie ja quasi die ganze Zeit sagen, dass es zu wenige Verurteilungen gibt, so als wäre das ein Fakt. So, es gibt zu wenige Verurteilungen und deswegen muss ich das alles, deswegen reicht es halt alles nicht, deswegen kommen die alle davon, die Täter. Das war ja auch so der Tenor dieser Bundestagsdebatte, wo die da das teilweise echt so gesagt haben, so nach dem Motto, ja, wenn da so viele Täter irgendwie nicht bestraft. Und wenn du sowas dann hörst, irgendwie von deinem gesetzgebenden Gremium im Land, das ist schon übel. Vielleicht wir brauchen eine Verurteilungsquote. Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht sollten wir eine Quote einführen. Ne? Dass wir sagen, einfach es müssen mindestens 51% aller Anklagen im Sexualstraftatbereich mit einer Verurteilung enden. Nö, nicht Prozent, Festquote, ne? Anzahl. Okay. Anteil der Bevölkerung. So, also ein so großer Anteil der Bevölkerung muss für sexuelle Delikte ins Gefängnis. Der männlichen Bevölkerung. Oh ja. Ja, natürlich. So wie so eine Abwehrfrau. Ja, du kriegst dann irgendwann einen Brief und da steht dann irgendwann, genau. Melden Sie sich bitte bei Ihrem Gefängniswärter, jetzt sind Sie auch mal dran und so wird das alles verteilt. Ja. Sie wurden einer Vergewaltigung als Täter zugeteilt. Bitte melden Sie sich bei Ihrer nächsten Justizverfügungsanstalt. Oh, ja, Herr Kluff, die Polizei natürlich, ja, wir suchen Vergewaltiger. Genau. Okay, ich mach's. Ja. Das ist so, weißt du, es gibt so dieser Meldung in den lokalen Zeitungen, irgendwie Polizei sucht Vergewaltiger, ja, so einen ganz anderen Unterton, ja, weißt du? Ja. Statt Fahndung gehst du dann da zum Casting. Ja. Ja, aber warte, wir könnten damit dann Obdachlose von den Straßen holen. Die könnten dann, weißt du, ja, wenn du dran bist, dann gibt es einfach einen Obdachlosen von 100 Euro und dann geht der für dich in den Knast. Ey. Ja klar, Mann, auf jeden Fall, ich kann mir das richtig vorstellen. Kommt so ein Langhaariger an und sagt ihm so, ey, weißt du, ey, du musst doch nicht auf der Straße schlafen. Weißt du, das ist doch... Weißt du, dir kann ja ständig was passieren und ja, dann ist mal eine kalte Nacht dabei und du bist tot. Komm, jetzt melde dich doch mal als Vergewaltiger. Ja, jetzt seid ihr nicht dumm, ja? Lass wenigstens Sie sich freiwillig. Mach was aus dir, weißt du? Jeden Tag, ne, hast du drei Mahlzeiten. Ne? I want you to be convicted a rapist. Und was waren Sie so beruflich? Ach, ich gehe mal hier in den Knast. Ja, jetzt leider vernünftig, melde dich als Vergewaltiger. Oh Mann. Ich habe hier mal kurz den Tweet von dem Herrn ein bisschen angepasst. Das ist aber nicht richtig. Ja, das ist jetzt mein Narrativ. Narrative sind das einzig Wichtige. Wo, hast du das mit Firebug geändert oder was? Ja. Ja. Ja. Also, meine Damen und Herren, Satire, das ist nur Satire. Es ist Polizei. So darf man es eigentlich nicht machen, aber der Chris zeigt es mal. Genau, richtig. Also, das darf man auf keinen Fall machen. Das ist nur ein exemplarisches Beispiel. Ja. bevor jetzt noch irgendjemand hier ihr so ein Hobbyjournalist dann Artikel drüber schreibt, ja. Und dann Anzeige ist raus, das ist so teuer. Ja, Anzeige ist raus, genau. Ja, genau. Wir so das Tarek das Musa haben, ja. Das ist so eine journalistische Satire, müsst ihr wissen, so wie es die halt überall gibt. Ne? Ich nehme halt irgendwas, was irgendwer gesagt hat und verstehe das so, dass das rauskommt, was ich denke, was er wirklich meint. Ja, das ist vernünftig. So funktioniert ja auch Journalismus. Aha. Packe ich dann in meine Mappe zur Bewerbung. Mit vorher, nachher. Und dann nimmt mich die Zeit und oder die Taz und dann könnt ihr mich hier alle mal gerne haben. Kommen die dann an und sagen so, Mensch, aber Sie können einem aber gut die Worte im Mund rumdrehen. Haben Sie nicht Lust, einen Artikel vorzuschreiben? Ja. Ja, das musst du dann in dein Twitter-Profil schreiben. Ich schreibe auch für die andere Seite, wenn ihr wollt. Ja. Genau, will change slides for money. Nee, aber hey, das wäre doch echt toll, wenn es dann im Radio immer so die Aufrufe gibt. Das Amtsgericht Hamburg sucht noch potenzielle Vergewaltiger für 9 Uhr. Bitte erscheinen Sie pünktlich und mit adäquater Arbeitskleidung. Berufserfahrung gewünscht. Ja. Bitte hier in diesen Becher für den DNA-Test. Was wäre denn dafür adäquate Arbeitskleidung? Das interessiert mich jetzt. Regenmantel, Hut. Nicht gezogen? Das sind doch Klischees. Weißt du, da muss ich wie ein Verwandter verkleiden. Rapist Glasses und Pedophile Beard. Ja, genau. Public Masturbator Trenchcoat. Also ich würde mir ja ein Panda-Kostüm anziehen. Ach, da ja, kannst du einfach Crow vorschicken. Ich verkleide mich einfach als Naruto, dann kommen die von alleine. Da stellt sich der mit Free Hug, so ist. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, eine Jute-Tüte voll mit Computerspielen. Ja, natürlich. Jutebeutel auch noch, ey. Oh Gott. Jutebeutel. Komm mal her, ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. Ja, damit man Bewährung bekommt, weißt du? Ich habe die Bewährung nicht so schlimm. Ich habe Depression Quest gespielt und ich dachte mir, genau das will ich einem anderen Menschen antun. Nein. Dass er Depression Quest spielen muss? Nein, dass die Person depressiv wird. Ach so. Ja, nach der Vergewaltigung, Trauma und so, weißt du? Ach so. Mensch. Ja, und das andere, was ich ganz lustig fand diese Woche, was ich herausgefunden habe, es gab mal bei der Frankfurter Allgemeinen hier diese, ach nee, Moment, falsch rum. So, das ist die von der Frankfurter Allgemeinen. Da gab es mal diese Kolumne 10 vor 8 und das war halt so mit lauter Feministen, unter anderem halt eben hier unsere besondere Freundin Frau Lohaus. 10 vor 8, da läuft doch aber noch GZSZ. Lohaus, bekannt ja. Als Missy-Magazin-Person. Also Mensch, der in seinem Leben alles falsch gemacht hat. Co-Autorin des berüchtigten Artikels, die Vergewaltigungskultur in Deutschland ist hausgemacht auf Vice, ne? Naja. Ja, Missy Magazin ist ja ein Feministen-Clickbait, ja, kann man gar nicht anders sagen. Da wird dann halt mit so Social Justice-Geschichten versucht, Klicks zu generieren. Und man spielt Limbo mit dem Niveau, jeder kann versuchen, drunter zu gehen. Das sind halt Hurensohn, die verbauen sich gerade so für ein bisschen Kohle ihr ganzes Leben. Und dann können sie irgendwann, wenn sie im Sterben liegen, dann können sie sich fragen, was ist das wert? Die verbauen es sich ja nicht, ja. Es findet ja immer irgendein Idioten, der es auch liest, ja. Bald nicht mehr. Meinst du? Ich glaube, ja. das ist nichts, was sich hält. Ja, wobei so Hate. Dein Wort in Gottes Ohr. Nein, so Hate-Fans. Auch schon länger. Ich meine, wir sind doch auch so Hate-Fans, die kriegen noch Hate-Klicks an den Haufen. Viele Leute schauen das doch nur an, weil sie es so lächerlich finden. Also das sind aber auch so genau die Leute, sage ich mal, ne? Sobald Nazi sein cool ist in Deutschland, springen die da sofort auf den Zug auf. Ja klar, also wenn die AfD noch mehr Prozente gekriegt hätte, würden die jetzt was anderes schreiben, das kannst du mal glauben. Ja. Also. Aber da wir gerade von Missy Magazin sprechen, welchen Adblocker benutzt ihr eigentlich? uBlock. Ich auch. In uBlock Origin. Adblock ohne Plus. Okay. Alles klar. War nur eine obligatorische Frage. Ja. Ich bin halt auch so ein Zigeuner, der im Internet alles kostenlos und ohne Werbeeinnahmen haben will. Ich verstehe das auch gar nicht, wann die Industrie das endlich schnallen wird, dass ich nur kostenlose Sachen haben möchte, mit hoher Qualität. Das stimmt mit denen nicht, ne? Echt? Ja. Ich meine, die sollen gar nicht so rumheulen, dass Leute Adblocker benutzen, nachdem sie ihre ganze Seite mit Flash und Pop-Ups und Sound und alles vollgeklatscht haben, Alter. Ey, ohne Witz. Cent noch rauszumelken. Ja, du hast zu Recht, weißt du, mach doch mal einen Adblocker aus und geh mal auf irgendeine Seite. Ja, das ist ja. Es geht ja nicht nur um Werbung, es geht ja auch dann darum, dass dann irgendwie so dämliche Pop-Ups kommen, wie möchten Sie diese Seite wirklich verlassen? Oder, keine Ahnung, für nur 9,99 Euro können Sie... Ja, vor allem auch so viele gefährliche Details einlesen dabei. Da klickst du dann aus Versehen mal irgendwo drauf, Alter, hast du voll was eingefallen. Ja, oder auch zum Beispiel gehst du auf irgendein, bei Spiegel ist es zum Beispiel so, ja, und klickst dann aus Versehen auf diesen weißen Rand links oder rechts neben dem Artikel und wirst sofort irgendwo hingelenkt. Ja, das nervt einfach, ja. Ich habe ja nichts gegen Werbung. Informative Werbung ist ja auch absolut notwendig, ja, aber im Endeffekt, diese ganze Scheiße im Internet ist 99% nur Datenmüll, ja. Wenn Werbung automatisch abgespielt würde, das ist ein Video mit Sounders, Alter, da kriege ich immer die Kotzkrise. Ja, vor allem, wenn es laut ist, ey. Da gibt es, wenn du bei manchen Valve-Spielen auf die Server gehst. Ich verdiene 3.000 Euro im Monat und Sie können das auch. Die sind einfach ein Tricks. Ja. 10.000 im Monat. Mit in 5 Minuten zum Erfolg. Richtig, in 5 Minuten. Ja. Und vor allem, wir haben nicht ein Pyramidensystem, nein, wir haben ein Trapezsystem. Es nennt sich Multilevel-Marketing. Es ist kein Pyramidensystem, sondern Multilevel-Marketing. Das hört sich gleich besser an. Jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschweift. Capstar, du wolltest bestimmt noch was dazu sagen. So. Ja, jetzt bin ich auch wieder da. Irgendwie hat hier mein System so ein bisschen rumgesponnen. Vielleicht zu viele Tabs offen oder so. Jedenfalls ist halt diese Frau Lohaus und ihre ganze Gefolgschaft ist halt zur Zeit gegangen. Und ich hatte mich schon lange gefragt, warum das passiert ist. Und diese Woche habe ich die Antwort darauf gefunden. Und das werde ich auch mal kurz einblenden. Chefredakteur der Zeit hatte einen Schlaganfall und ist seitdem nicht merkwürdig. Nein. So, ja, genau. Wir haben es gleich. Trommelwirbel. Notch ist ja wieder schön abgegangen auf Twitter, habe ich gerade gesehen. Oh, nice, ja, Alter. Ich würde ihm die 9-5 geben, dem Boy, Alter. Ich habe jetzt auch so langsam das Gefühl, dass es das der Grund ist, warum er aus Indie-Gaming abgehauen ist. Ist das Indie-Gaming abgehauen? Ja, er wickelt ja nichts mehr, ne? Er hat sich auch von der ganzen Szene verabschiedet und langsam habe ich das Gefühl, dass das genau deswegen ist. Ich meine, guck dir Mindcorn an. Jetzt nicht nur von den autistischen Fans, sondern auch was da auf den Bühnen und so rumläuft, was das alles für... Ja, und vor allem, er muss es ja auch nicht ertragen, er hat das Geld. Ja. Ja, deswegen hat er halt gesagt, hat gesagt, tschüss und ausgecashed. Das ist halt eben irgendwo, er hat ja schon immer viel Hass gekriegt, weil er halt ein weißer, erfolgreicher Mann ist, kann man ja nicht anders sagen, ja. Und Indie ist ja eigentlich dann immer nur so, also diese Spacken verstehen unter Indie-Games ja halt eben so wenig Erfolg und befasst sich mit irgendwelchen sozialen Issues, so Nischengeschichten und so, ne? Und natürlich haben die einfach Hass auf den, ja? Sie hassen seinen Erfolg. Das ist der pure Neid bei ihm. Ja, der hat ja das ganze Privilege gehabt, deswegen musste er sich hocharbeiten und musste eine total geile Idee haben und die ausarbeiten und, oh Mann. Ja, ich glaube, bei Notch war das aber eher... Richtiger Zeit, richtiger Ort. Das war eher Glück als richtig. Auch, aber es ist halt eine tolle Idee. Also nee, gab es ja vorher auch schon, aber die ist nie gezündet vorher. Also. Ja, wobei Erfolg ist halt auch immer eine Idee auch ordentlich umsetzen können. Weil ich meine, zum Beispiel Steve Jobs war selber kein wirkliches Genie, aber er hat halt einfach zum richtigen Zeitpunkt jemand Intelligentes an der Seite gehabt. Also Erfolg ist auch einfach den richtigen Zeitpunkt treffen. Ja, das meine ich halt bei Notch. Bei Notch so, dass der richtige Zeitpunkt zwar so auch so. Der Zeitpunkt, wo halt durch Word to Mouse sich sowas schnell verbreitet hatte. Ja, genau. Deswegen bin ich überhaupt erst auf Minecraft gestoßen. Es war ja dann auch noch die goldene Anfangszeit der Indie-Games, wo sowieso ein krasses Ding nach dem anderen rauskam. Meat Boy, Raid. Ja. Könnt ihr gerade auf meinen Monitor schalten? Oder handelt mir das Don Alfonso Ding gerade ab? Okay. Ich wollte das wenigstens noch mal zu Ende bringen. Jetzt, Nein, mach du. Das ist Chris. Ja, also die Antwort lautet, Don Alfonso ist schuld. Das ist ja der Blogger von der FAZ, der immer sehr gute Beiträge schreibt. Und dieser Kommentar hier ist von seinem Beitrag über den Guardian und welchen Weg die so eingeschlagen haben und ihr Gerotze über unsere Kommentarsektion ist so schlimm. Und da schreibt dann er halt eben jetzt hier so als Antwort auf die Frage von jemandem, die FAZ hatte sowas ja auch mal, was jetzt bei der Zeit endgelagert wurde. Und das ist halt eben dieses 10 vor 8 oder 10 nach 8. Und dass es hier nicht mehr ist, dass jetzt die Bombe hat auch seine Gründe. Ein paar von denen wollten mich rauskegeln, beziehungsweise versuchten es hier in den Kommentaren als Trolle unter diversen Namen mit gleichen IPs. Ey, das hast du wieder so. Das sind so eine Hurensöhne, Alter. Don Alfonso wäre so ein deutscher Nero, wenn er wollte. Dazu hat aber viel zu viel Niveau. Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Aber der ist halt auch... Du hast es halt wieder, wie es auch im amerikanischen Raum passiert, die meisten, die da sich halt hinter Troll-Accounts und so verstecken, sind die gleichen Nottensöhne, die sich dann wegen Hate Speech und so beschweren. Ja, aber die machen das ja nicht, weil denen was an der Sache liegt, sondern einfach, weil sie damit dann auch trollen können, ne? Ja. Aber auch krass, dass so jemand zur Zeit weggelobt wird und nicht einfach seinen Job verliert. Tja. Also wenn ich eine Zeitung hätte und würde jemanden erwischen, wie er irgendwie unter Sockenpuppen-Accounts gegen einen Kollegen lästert auf meiner Seite, dann würde ich den nicht zu einer anderen Zeitung weggeloben. Ja, das Ding ist ganz einfach, wenn du den an Pranger stellst, gibst du dem wieder Spotlight. Ja? Dann kann er... Weißt du, dann ist das Thema aktuell, die Leute interessieren sich dafür, es wird aufgebauscht und er findet noch mehr Leute, denen er seinen Käse erzählen kann. Und da ist es manchmal wirklich echt klüger, einfach, weißt du, sich zu denken, ja gut, er ist ja jetzt weg, scheiß doch einfach drauf, ja. Also, er schreibt hier halt auch, aber sie werden damit leben müssen, dass bestimmte Medien einfach Propagandisten wollen und einkaufen. Und das Gefühl habe ich halt eben auch. Weil die Loas und diese Chris Köffer und diese ganzen Leute, die haben ja schon bei so vielen Medien irgendwie gesehen. Also, ja, Halali. Und wie sie aber jetzt speziell diese Missy-Clique, die sind bei Vice, die hatten eine ganze Zeit lang bei Spiegel Online so einen Bereich. Das war auch da, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dieses Wort Missy, wo sie dann da sich auch über Lori Penny ausgelassen haben, wie toll die wäre. Und wo sie dann da irgendwie damals so einen richtig beschissenen Elliot Roger-Artikel irgendwie geschrieben haben und auch so ein Sarkisian traut sich endlich hier Videospiele zu kritisieren, als das noch gerade frisch war mit dem Kickstarter und allem, war dann da auch bei Spiegel Online mit der Chris Köffer und diesem ganzen Kram. Und also die sind überall da irgendwie drin, ne? Und das kommt dann so um die Ecke, so nach dem Motto, ja hier, wir machen was für Frauen. Und das haben wir ja schon häufig gemerkt, wie das halt eben zieht, dass sie sich dann alle denken, so ja, es ist jetzt hier gesellschaftlich relevant, so für Frauen, ja, die werden auch überall benachteiligt. Denk mal alleine an den Pay Gap und diesen ganzen Shit. Ich denke mir da immer, ich meine, ich habe da immer meinen Aluhut auf, aber ich denke mir immer, dass dann eines Tages der Chefredakteur reinläuft und sagt, ihr schreibt mir jetzt heute jeder einen Artikel darüber, warum TTIP gut für Frauenrechte ist und warum NATO-Kriege auch gut für Frauenrechte ist, weil das brauchen wir heute, sonst verliert ihr alle euren Job. Das habe ich jedes Mal das Gefühl, also das ist natürlich Spekulation, aber das kommt mir jedes Mal so vor. Nee, das glaube ich nicht, dass das nötig ist. Das ist einfach organisch. Das ist einfach in den Leuten drin, dass wir diesen Frauenkram da irgendwie immer wichtig finden. Das merkt man ja auch bei Boko Haram und diesen ganzen Dingen. Ja, was da alles vollkommen egal ist, solange wie es nur irgendwelche schwarzen Pimmel betrifft. Und wenn sie dann irgendwie plötzlich auf die Idee kommen, irgendwelche Frauen zu entführen, dann ist das plötzlich ein Ereignis von Weltrang, wo man UN-Resolutionen abgeben muss und dort da so ein Zeug und vorher kriegt da kein Haar nach. Also das Einzige, was ich nicht... Dass ich mich erinnern kann, dass irgendwie was sich die Leute über Jungs aufgeregt haben, das war damals diese Kony-Geschichte. Und der Typ, der das verbreitet hat, der hat ja auch irgendwie ein Schlusslose da, der war irgendwie... Ja, der ist im Druck nicht standgekommen, der hat erstmal schön Public Masturbation betrieben und sowas. Ja, der hat doch Psychose und ist dann nackig draußen rumgelaufen. Ja, der ist ja total dann abgeballert. Der war komplett wahnsinnig so. Hat ja, stark gemacht, geworden. Der musste verrückt sein. Ist wahnsinnig geworden, sag ich mal, dadurch, ne? Und wir wissen doch einfach seit Hillary Clinton auch, wer am meisten unter Kriegen leidet. Ja? Frauen. Weil sie Männer, Väter und Söhne verlieren. Ja, aber nicht auch nur die Frauen, die dann jemanden verlieren. Aber die Frauenquote geht Männer, die ihr Leben verlieren, können sich ja nicht mehr beklagen. Ja, aber... Ja, die leiden nicht. So rein theoretisch, ich meine, bei den Nazis gab es die beste Frauenbeschäftigung in jeder Gesellschaft, die die Menschheit bisher hatte, weil halt alle Männer an der Front gestorben sind. Also so rein theoretisch ist ja Krieg für Feminismus wunderbar, weil dann die Frauenquote endlich mal hochgeht. Der Pay Gap wird geschlossen. Also, vor allem die labern immer mit Pay Gap, wie schlimm das ist, dies, das, jenes, da ihre paar Cents, diese anscheinend weniger kriegen. Setzt euch doch wenigstens mal gegen verfickte Zeitarbeit und Minijobs ein, ihr Hurensöhne, wo Leute wirklich ausgenommen werden. Nee, das interessiert euch nicht. Ach, Leiharbeit haben sie doch jetzt ganz toll reformiert. Da kriegen doch jetzt alle bald dasselbe. Als ob, da werden ja, natürlich nicht. Das ist eine Unverschämtheit, diese Leiharbeitsreform. Die meisten Leiharbeitsverhältnisse werden halt aufgekündigt, bevor sie 9 Monate laufen. Alle Mittelfinger hoch an die SPD dafür, ihr Hurensöhne. Die Nahles ist wirklich noch schlimmer als Schröder und sein Gesocks. Das ist echt... Das wird was heißen. Ja. Die Frau, die gesagt hat, dass sie wegen Jesus in der SPD ist, nein, das ist eine total moralische Frau, die auf jeden Fall ganz lange im Amt bleiben sollte und einen was vorschreiben sollte. Die ist doch toll. Die ist religiös. Religiöse Leute können doch nicht schlecht sein. Ja, das wird auch wahrscheinlich hier Kanzlerin, Vizekanzlerin mit der Kraft. Nee, ich glaube, die wird eher selber Vizekanzlerin, weil die Mutter der Nation, Frau Schwesig, muss natürlich Kanzlerin werden. Oh. Nein, Trump wird Zensur-Uschi, je nachdem, wer halt die größere Fraktion. Trump wird Petri zur Wahl zur Bundeskanzlerin. Die Handschuhe. Das wird passieren. Bitte nicht, das möchte ich aber auch nicht. Oh, die Petri als Kanzlerin, willst du das wirklich? Nein. So eine One-Issue-Partei, die dann, weißt du, so hochgehypt wird, dass sie in den Bundeskanzler kommt. Also ich finde es halt auch voll geil, weißt du, AfD, so, ja, die sagen wenigstens was gegen TTIP und die sind nicht so mega anti-Putin. Denke ich mir so, ja, im Europaparlament hat halt die AfD auch für TTIP gestimmt und halt auch für Russland-Sanktionen. Also das ist halt, weißt du, einfach so die übertriebene Shitshow. Das ist halt schon geil. Politik. Ja, also vielleicht sage ich nochmal kurz was zu dem, was ich hier gerade einblende. Und zwar hatten wir ja letzte Woche gesprochen über die wunderbare intersektionelle Unterwanderung des CSD Hannover. Und ich hatte ja da schon den Verdacht geäußert, dass sich hinter diesem neuen Veranstalter, diesem Andersraum, irgendwie so eine rot-grüne Klitsche irgendwie verbirgt. Und der wurde mir jetzt hier so ein bisschen bestätigt durch diesen Flyer, den ich hier gefunden habe. Also das ist hier ein Flyer, der hier bei mir rumliegt, wo hier quasi auf einer von diesen Veranstaltungen, die es davor vor dem CSD gegeben hat, Werbung gemacht wird. Und da ist also jetzt unten dieses Logo von diesem Andersraum in Verbindung mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung ist ja diese SPD-Stiftung. Und deswegen... würde ich mal stark sagen, dass es diese Verbindung da tatsächlich gibt, weil wir hatten ja schon gesehen, dass sie da auch irgendwie finanziert werden von der Stadt und von der Region und vom Land, die ja alle rot-grün regiert werden und also Land Niedersachsen in dem Fall. Ja, also das wollte ich nur noch mal nachliefern zu letzter Woche, ist hier die Verbindung von dieser intersektionellen Geschichte mit der SPD und dieser, ja, worum es da ging, sieht man ja auch, wie viel Bund verträgt die AfD, war hier irgendwie der Tenor des Ganzen und hier innen drin in dem Flyer steht dann noch nationalkonservativer Sexismus auf dem Vormarsch als Untertitel von diesem ganzen Kram. Und da gab es irgendwie eine Podiumsdiskussion mit einer Gewerkschaftssekretärin, einem Sprecher gegen rechts der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag und ja, noch so ein paar Leuten, die jetzt aber nicht weiter nennenswert sind. Ja, dieses Logo von dem CSD ist ja auch nochmal drin, also das hat halt auf jeden Fall alles damit zu tun. Ja, das nur nochmal so als Nachlieferung. Hm. Überall, ne? Überall. Ich tue mal noch den Solanum wieder einblenden. Ah, gut. Moment mal, wo zur Hölle waren wir? Irgendwas mit Notch wolltest du erst zeigen? Zeig mal eine deutsche BTFO. Eine deutsche Game Designerin, die in Australien wohnt, hat so: Let me make one thing perfectly clear. Mansplaining is a funny, but actually quite problematic and real issue. It silences women. Problematic. No, mansplaining is a sexist term designed to silence men via gender shaming. Ja, hat auch voll recht. Und der hat auch ohne Ende. Der hat nur die ganze Zeit Leute angestachelt. Das ist total geil. Der tritt so richtig gerne gegen so Nissenmist. Und dann irgendeine andere, keine Ahnung, wer das ist. Lol, the irony of this guy mansplaining what mansplaining is, sit down and shut up, mit Zitat von dem, was er sagt, und er dann, stop confusing the issue by dismissing my words with a derogatory term about my gender. Ist das ein Boss geworden? Ja, aber hast du den aktuellsten Tweet auch gerade von ihm? Warte. Erstmal war das hier dann, so the Rami and I are here, Notch, we wish you were here too, und er, I will never be there, I value truth too much. Oh, Notch, du geiler Bastard, ey. Ja, Israel ist auch so ein Hurensohn, ey. Er hat ja echt lang gebraucht. Er hat echt alles versucht, um sich gegen seinen inneren Shitlord zu wehren. Ne? Jahrelang praktisch hat er versucht, bloß nicht solche Sachen zu sagen, sondern das immer durch die Blume zu machen. Jetzt ist er reich. Ich glaube, er hat echt keinen Bock mehr. Ne? Ja, jetzt macht er den alten Rick and Morty, lick my balls. Ja, der Typ weiß einfach, der hat fürs Leben ausgesorgt, weißt du, aber. Ich schicke dir gerade mal den aktuellsten, weil der ist natürlich auch super, weil er nochmal nachtritt. Ja. Ein paar Milliarden auf dem Konto machen dich, glaube ich, auch einfach ziemlich relaxed, wenn dir irgendwie so ein kleiner pink gefärbter Pinscher am Bein rumjuckelt. Ja klar, na, das kommt noch dazu, diese finanzielle Sicherheit, die er jetzt hat. Ne? Aber ich meine, er hat halt auch einfach mal recht. Ja, Mansplaining ist einfach nur dafür genutzt, Männer wegen ihres Geschlechts dazu zu bewegen, dass sie die Schnauze halten. Ja? Weißt du, okay, ich mach's zwar trotzdem, aber ich gehe ja nicht trotzdem ganze Zeit rum und laber rum, was irgendwelche Heterotossen mir über meine Schwulheit erklären wollen. Ihr Fotzen. Also Mansplaining ist einfach nur purer Sexismus. Ja, so voll, geht man drink some man coffee and wait for this to die down. I hope the rest of you are having great Sunday. Ach, das ist ein guter Kerl. Aber hier, ganz kurz, wo hatte ich's denn jetzt? Das hier war ja auch gut, ne? Ja. Bei Post. Yeah. Oh, notice anything, women power. und die ganzen Leute, alle weiß, monogender, wahrscheinlich alle gleiche Sexualität, oh, ihr seid so divers. Oh, jetzt haben wir mal alle unsere Frauen, die bei uns arbeiten, alle an den Tisch gesetzt. Ja. So die Männer ihr seid so alle schlimm, auch. Wie könnt ihr dann einfach hier das Geschlecht von den Personen annehmen, nur weil die frauenspezifische Geschlechtsmerkmale... Guck mal, weil die das Women Power hier hingemacht haben. Manchmal frage ich mich echt, ob es Frauen sind oder die vom Mars kommen. Ach ja, und dann now for something completely different. Melbourne University Lecturer 34 who died of altitude sickness on Mount Everest. Vegans can do anything. Hat mir gerade einen Halli geschickt. Das ist so schlimm. Was passiert? Daily Mail auch immer mit ihren Überschriften, ne? Ich liebe es. Ich liebe es. Das war schön. Ja, da freut sich der Red Apple wenn einer drauf geht, dann sind wir happy. Gibt's da spezifisch Black unter welchen Umständen war der Kontext, Junge, ey, weißt du? Natürlich Black können Metal. Alles, yay, weißt du, und dann, ja. Gibt's denn da einen direkten Zusammenhang zwischen dem Tod und der Ernährungsform? Boah, da musst du einen ordentlichen Ernährungswissenschaftler fragen, aber keine Ahnung, ich kann es mir vorstellen, aber muss nicht sein. Ich denke auch, das ist halt auch Selbstüberschätzung, aber wie blöd kann man, also ich verstehe ja viele Sachen, aber warum man auf 8000 Meter hohe Berge steigen muss, verstehe ich einfach nicht. Bei dem Risiko einfach nicht. Ah, das, also, keine Ahnung, du musst mal in einigen Höhlen lesen. Von schnell Motorrad oder, ja. oder keine Ahnung. Also ich bin so jemand, der hat da eher Schiss und der bewahrt ihn davor, solche Sachen zu machen. Oder Bungee springen würde ich auch nicht machen. Habe ich mit 15 gemacht, war geil. In eisigen Höhlen lesen. Das war ein Buch über ein paar Tage auf dem Everest in den 90ern, wo halt 4 oder 5 Expeditionen verunglückt sind wegen einem krassen Sturm. Das geht aber auch darauf ein, dass warum diese Leute das Klettern machen und warum es jetzt so viele Tote gibt, weil also auf den Everest kann jeder im Prinzip. Du musst doch noch Geld haben. Ja. Die haben schon Leute, die nicht laufen können, auf den Everest gebracht und 80, 90-jährige Leute und so weiter. aber der Veganer, ne? die werden dann halt von den Sherpas geschleppt. Oh. Keine Ahnung, die hatte wahrscheinlich nicht richtig Geld, um sich um ordentliches Training zu machen oder sowas, wenn sie nur eine Uni nicht mal Professorin war. Okay, ich muss jetzt sagen, ist natürlich schade, ne? Wenn jemand stirbt unter solchen Umständen, ja, aber ach, dieser Kontext, verdammt nochmal, ich habe halt einen fiesen Humor, ja, das ist halt so. Ich lache über solche Sachen halt, ja. Wir hatten es ja vorm Stream auch schon, ne, dass ich halt über Sachen lache, wo andere Leute sich denken, hä? Ja. Aber naja. Ja, ich finde es schon lustig. Ich meine, natürlich ist es immer schade, wenn ein Mensch stirbt, aber wenn du halt auch Extremsport oder sowas machst, ja, meine Fresse. Du machst den Sport, weil es gefährlich ist. Und wenn es dich verreißt, verreißt es dich halt. Das ist trotzdem schade. Aber es ist ja nicht so, dass du denkst, so, ja, da ist jetzt Kaffeefahrt auf Mount Everest hoch. Und der Kontext macht es einfach schön. Ja. Nee, das ist halt, das ist eine tragische Ironie. Vor allem, da steht ja zum Beispiel, sie war ja auch schon auf dem Kilimanjaro. Ich weiß gar nicht, ist das Ding nicht sogar höher oder so? Nee, der Everest ist der höchste Berg der Welt. Aber es gibt wesentlich schwerer als den Everest, soweit ich weiß. Also der Everest ist wohl einer der einfachsten Berge überhaupt. Du gehst bis fast ganz hoch und dann es gibt irgendwo den Hillary Step, das ist die einzige Sache, wo du Bergsteigen machen musst, wo du halt wirklich hochklettern musst. Und der Rest ist im Prinzip Läufste. Deswegen ist der Berg halt, was das angeht, relativ einfach, aber es kommt halt trotzdem das Wetter dazu und dann das Problem ist, der Everest ist voll mit Leuten. Da sind endlos viele Leute und vor den Leitern zum Beispiel, also an ein paar Stellen hast du sehr Engpässe. Und direkt vorm Gipfel gibt es den Step. Ich weiß nicht, ob das der Hillary Step ist, ehrlich gesagt. Ich glaube ja. Wo praktisch immer nur eine Person hoch oder runter gleichzeitig kann. Und da staut es sich dann richtig übel. Und dann kriegst du Probleme mit der Höhenkrankheit, weil du zu lange da oben bleibst. Ach so, okay. Und das ist ein riesiges Gefahrending. Und das war auch in den 90ern da. Die saßen halt alle da oben fest, weil sie eine nach dem anderen da runter mussten. Ja, da kam der Sturm. Wenn du dir überlegst, das Ding, also die Erstbesteigung war 53 vor 63 Jahren. Und es gibt 200 Todesopfer. In dem Zusammenhang von einem einfachen Berg zu sprechen, finde ich schon ein bisschen vermessen. Also ist vielleicht halt rein jetzt, was du als Kletterer oder Bergsteiger leisten können muss, einfach aber die Umstände halt machen das ja dann. Ja, das ist, wie gesagt, das ist nur, weil das der, einer der meistbestiegensten ist, weil es der höchste ist. Aber jetzt, was weiß ich, der K1 ist ein totales Killer-Ding. Oder Nanga Parbat oder was weiß ich, wie der K1? Hm? Das ist ein Sportel-Rapper hier. Meinst du nicht den K2? Kann auch sein. keine Ahnung. Der hieß Kai irgendwas auf jeden Fall. K2 meinst du dann wahrscheinlich. Wobei das lustig ist. Das soll so der schwerste sein. Bei der Erstbesteigung, also in den 50er und 60er Jahren, gab es einen Haufen Kletterbücher, die einem Routen beschrieben haben und dann Angaben zur Dosis von Methamphetamin oder Amphetamin gegeben haben, wie man dann den Berg hochlaufen kann, weil es damals halt noch so war wie, keine Ahnung, eine Banane essen beim Sport. Was damals so. Du musst ja ein bisschen Amphetamin spritzen, einen ganzen Berg hochlaufen. Das bringt verbrauchte Energie zurück. Und so. Ja, damals hat man um die Schäden von dem Zeug noch nicht so genau gewusst und hat halt dann, die Bergklettern. Ja, ich denke mal, da sind so viele Leute gestorben, weil es einfach nicht divers genug ist. Ja, das glaube ich auch. Die Trans-Toiletten haben auch gefehlt. Ja, so schlechten Rollenbilder. Dann ist der Berg an sich noch ein phallisches Symbol, dann kann man den nicht abschleifen so. Die Sherpas haben ja auch eine sehr patriarchale Kultur. Ja, das auch noch. Genau, es will wieder keiner ins tiefste Tal klettern. Natürlich nicht. Sexismus, buh. Und dann ist ja da diese eine Dings, wo man rüberklettern muss, das heißt der Wage Gap, das finde ich auch. Ja, da liegen die Leitern drüber, das habe ich schon gehört. Ja, ja, da ist auch das Glas-Wage Gap, wo man gegenstößt, wenn man nicht aufpasst. Ja. Da ist dann aber auch ein Fahrstuhl, der hat dann so eine Penismulde, ja, und mit dem kommst du dann drüber. Ja. Fährst du einfach, mit dem kannst du unten einsteigen, fährst du hoch bis zum Gipfel. Ja, Frauen werden einfach reingeschubst. Frauen müssen hochklettern. Aber Männer fahren mit dem Aufzug. Patriarchy is real. Ja. Und oben steht da noch einer, der auf die Hände drauf tritt. Ja. Veganer können alles, außer hoch. Ja, irgendwann kommt ja noch das Gamer-Level, wo die dann stehen und die Frauen da die ganze Zeit anbrüllen. Go home, girl! Ja, das ist Gamer, ein Gamer, Tja. Welche Geschichte wird da erzählt? Ich meine, gut, das Gameplay ist okay so, aber welche Geschichte wird denn da erzählt? Was lerne ich denn da? Wichtiges beim Spiel. Was haben wir heute gelernt? Ja, also ich denke, dass so eine Bergersteigung ja im Grunde eine Kapitalismuskritik ist, weil das Wachstum ja auch immer hochgehen soll. Und der Berg verdeutlicht dann, dass es sozusagen ein Ende vom Wachstum gibt, weil der Berg sozusagen, also es ist der höchste Berg und die Natur, die hat so eine natürliche Ebene, wo es nicht mehr weitergeht. Und wir lernen durch die Everest-Besteigung, lernen wir, dass die Wirtschaft auch nicht ewig wachsen kann. Und das will man im Grunde damit aussagen. Glaubst du nicht, erst geht es nur eher um eine kleine Gruppe von ausgegrenzten Leuten, die halt diesen Berg bezwingen müssen, als Sinnbild für unsere patriarchalen Strukturen durchzogene Gesellschaft? Ja, dass sie halt nur mit vielen Mühen und Todesopfern irgendwann an der Spitze stehen dürfen? Ja, doch, das könnte auch gut zutreffend sein. Ja. Und ich lass uns doch mal beide auf der Republika anmelden. Ja, Mann. Das wäre schon lustig. Wir sollten ernsthaft vor der nächsten Republika ein Crowdfunding starten. Ja, wir halten einen Vortrag über Berge und Feminismus. Nee, ganz vielen Fotos von weiblichen Bergen. Nee, wie gesagt, alle wollen auf den Mount Everest, aber der Marianengraben ist immer nur noch zu 20% erforscht. Oder, ja, genau. Oder? 20? Keine Ahnung. Fast gar nicht. So irgendwie. Hey, ich halte einen Vortrag darüber, warum Safe Space ist die feminine Version von Fight Club ist. Fight Club ist hypermaskulin und wir competen, wir sind gewalttätig, ja, wir sind männlich, männlich, männlich und Safe Space ist, wir reden über unsere Gefühle. Yeah. Wir sind alle ganz lieb zueinander. Ja, meine Leute, die erste Regel des Safe Spaces lautet, du redest nur über den Safe Space. Ja. Ich bin Jacks getriggerte Angstvorstellung. Nee, Jack ist ja meiner, musst du dir. Achso, Jack, oh, ja. Ich bin Janes getriggerte Angst. Ja, ich bin Janes unbehandelte Schizophrenie. Nein, Quatsch. Ja, ich bin Janes Impulsivstörung. Narzissmus. Nee, aber ich finde ein paar Parallelen zwischen der Tyler Durden-Ideologie und der SJW-Ideologie tatsächlich. Die totale Ablehnung vom Kapitalismus. Die totale Ablehnung von allen Normen, die Gesellschaft irgendwie auf dich. Ach, ja, aber wenigstens hat Tyler Durden den Kapitalismus auch wirklich abgelehnt. Ja, Moment mal. Meine, die SJWs hängen ja trotzdem mit einem Apple iPhone im Starbucks rum. Ja, aber das ist ja auch genau, oder machen Werbung für Adblock Plus, ne? Aber er hat auch vollkommen recht, weil Tyler Durden ist ja auch nur die andere Seite von einem komplett angepassten, konsumgeilen Arschloch. Ich meine, ja, und das aber es wieder in Wirklichkeit auch. Ja. Es geht ja weiter. Tyler Durden predigt ja dann diese Individualität und was er dann aber will und macht, ist den Leuten total die Individualität nehmen, sie alle in die gleichen Outfits tun und eine komische, kleine revolutionäre Armee machen damit. Aber das ist eine echt gute Analyse. Ja, absolut. Das trifft richtig gut. Deswegen, da mache ich ein Video drüber. Ich habe mir noch nicht überlegt, was also wie ich das genau in Worte fasse. Aber ich finde die Idee lustig. Gerne dran schreiben, wenn du Bock hast. Catfight, glaube ich. Wäre ich beteiligt. Ja. Wenn du Lust hast. Ich gerne. Ich habe mir schon Fight Club runtergeladen auf Deutsch und auf Englisch in guter Qualität, damit ich Clips. Du meinst, du hast es dir in der Videothek ausgeliehen oder erworben? Ich darf das runterladen, ich habe die DVD hier rumliegen. Ich habe nur keinen DVD-Player mehr in meinem PC. Dann darf man das. Das war auch eine von den ersten Blu-rays, die ich mir gekauft habe. Downloaden ist sowieso mal kaufen, du darfst nicht teilen und scheren und hochladen. Achso, okay, na dann. Deswegen kannst du ja für Torrents gefickt werden, weil da lädt es ja runter und lädt es gleichzeitig hoch. Ja. Ich weiß es nicht. Darf ich? Weiß ich nicht. Nee, darf ich den englischen Fight Club als DVD besitzen und die deutsche Tonspur runterladen? Oder glaube ich das, nicht. Nein, nicht. Ist ja auch noch urheberrechtlich geschützt. Oh, es kommt auf die Originalfassung von deiner DVD an. Also, du hast im Endeffekt nur Rechte an dem, was auf deiner DVD drauf ist. Und ich bin mir nicht mal sicher. Er rippt doch einfach deine eigene DVD, ist doch Latte. Geht doch schnell. Ja, was heißt außerdem, du hast keinen DVD-Player mehr? Hast du kein Laufwerk in deinem Rechner? Nö. Kauf dir auch eins. Achso, alles USB. Hab ich auch gemacht. Ja, komm auch mal. Quatsch. Ich ab jetzt meinen PC bei Gelegenheit mal, da spare ich mir einen Tausender für an und dann kaufe ich mir ein USB 3 Blu-ray-Laufwerk oder so. Ja, aber ich meine, ein DVD-Laufwerk kostet ja nichts. Ja, aber ich wenn du in einem kleinen Computerschrottladen an der Ecke gehst und sagst, du willst ein gebrauchtes, dann kriegst du es für 10er. Kannst du wieder nicht gucken. Aber das Ding ist halt, eine DVD, das ist im Normalfall langsamer wie eine Internetverbindung. Eben. Ich glaube, du verstehst mich hier fundamental falsch, was das mit DVDs angeht. Könnte man ihn auch für die Text schreiben oder was? Ich mag DVDs, weil du halt auch die Extras und den ganzen Scheiß hast. Also das stimmt. Ich habe halt jahrelang, ich habe das ja schon öfter erwähnt, dass ich ein bisschen älter bin und habe halt erstmal gar keine, du hast die Filme im Fernsehen gesehen und dann waren sie weg. Oder du hast sie im Kino gesehen, dann waren sie für sehr lange Zeit weg, weil die ja nicht im Fernsehen kamen nach einem Jahr oder so. Das hat ja viel länger gedauert. Und dann gab es mal VHS, aber da war ja nichts drauf, keine englische Fassung, kein Zusatzmaterial. Und als es dann endlich DVDs gab, ach die Scheiße, ich habe vor Freude geweint, so ungefähr, als ich meine erste angemacht habe. Ja, vor allem am Anfang waren ja auch, gab es ja auf den DVDs nur die guten Filme. Und na gut, jetzt geht's alles. Mehr oder weniger halt. Aber so Urheberrecht und so, ne? Es gab ja noch diese kleine Nummer hier mit dieser Journalistin, die sich irgendwie drüber gefreut hat, dass sie 1,8 Terabyte geile Musik bei der Festplatte umfasst. Ach stimmt, die eine. Das war auch eine lustige Aktion, habe ich ein bisschen mitgemacht. Das war ja irgendwie unter dem, also die ist wohl irgendwie im Handelsblatt beschäftigt und da gab es dann so einen Handelsblatt-Boykott, zu dem er irgendwie aufgerufen wurde. Handelsblatt-Boykott, ja. Da hat ja auch irgendwer geschrieben, dass da irgendwie das deutsche GEMA geht jetzt oder so. Ja, das ist natürlich nicht so richtig wahr. Ja, für die Leute ist, guck mal, darauf muss man sich eigentlich stolz sein. Man hat die Leute mental so kaputt gefickt mit GamerGate, dass die wirklich glauben, alles Böse, was in ihrem Leben passiert ist, GamerGate. Da gab es auch einen schönen Punkt. Naja, also ich meine, es ist ja eigentlich nicht so schlecht, dass die Leute sagen, so hier ist irgendwie jemand, weil ein Freund, ne, das kann ja auch irgendwie hier so nach dem Motto, ich schreibe über dich oder so sein. Dass die Leute dann gleich an GamerGate denken, ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn es irgendwie heißt, so hier irgendjemand meint, irgendeine Frau im Computerspiel wäre irgendwie blöd und das dann alle sagen, GamerGate schon wieder. Die wollen ja keine Frauen im Computerspiel. Genau wie GamerGate. Hier, guck mal, ich habe auch, um mal wieder. GamerGate ist der schwarze Mann. Um auch mal wieder zum Feminismus zurückzukommen, ich habe hier, muss ich auf Englisch vorlesen, weil sonst bringt es nicht. Ein Green Text habe ich gefunden diese Woche, wo ich sehr lachen musste. Ich lese einfach mal vor. English class senior year of high school. Bitch teacher is arguing that feminism has made women free. I ask if she thinks women were free in 1950s. No. Why not? They could vote and get abortions if they contacted police about the rape incest. What exactly changed from the 50s to now? Women can now work and have a career. So work makes you free. Could you say that in German? Get sent to principal's office. Oh Mann. Ach ja, zu DVD-Extras, wo wir schon bei Fight Club waren. Auf der DVD gibt es ein wunderbares Extra, wo Edward Norton und Brad Pitt auf der Treppe sitzen und Brad Pitt spielt Gitarre und sie singen ein Cover von Venus, aber sie singen Penis. Das muss ich mir nicht angesehen haben, oder ist es nicht auf meiner Version mit drauf, weil das kenne ich nicht. Die deutsche Version war kacke. Ja. Damals kann ich mir sowieso nur auf Blu-ray holen. Oh, ich mag das Ende von dem Film so sehr. Das ist einfach eins der geilsten Filmenden, die ich kenne. Ja, die Musik halt und Vor allem, wenn man ihn halt damals zum ersten Mal gesehen hat und die Geschichte gerafft hat. Ja. Krass. Krasser also, Film. By the way, Leute, habt ihr diese Hashtag Message to Feminist Challenge Sache mitbekommen? Du hast mir ja angespammt. Vom OPEX, das oder wie? Also ich habe das nur am Rande. Was war denn da genau? Wir sind ja gefordert worden von, ich bin mir nicht sicher, ich glaube sogar, sind wir nicht von Kaut oder wer war es, der uns gefordert hat? Weiß man nicht. Das war der Orexo. Einer von denen, mit denen wir öfters mal... Ich wurde von einem von euch gefordert. Ich meine, es war dieser OPEX-Sop. OPEX-Sop. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also kann auch sein, noch irgendjemand anders, aber ja, sollten wir da nicht auch noch drauf reagieren? So. Vielleicht jo. Alle von so, dass jeder ein Video... Message zu Feministen. Wir reden einfach durcheinander jetzt 2 Minuten. Alle gleichzeitig. Also ich habe ja schon ein bisschen was dazu. Patricia. Was, wir machen das jetzt einfach so. Ich sag gleich Message to Feminist 3, 2, 1 und dann sagt, macht jeder seine Message to Feminist, muss aber 5 Sekunden lang sein. Aber das ist ja, doch maximal. Spontan ist das ein bisschen... Denk dir jetzt einfach irgendwas aus, was du 5 Sekunden runterrattern willst. Meine Güte. Macht jetzt jeder, einfach nur... Komm, wir labern sowieso alle durcheinander, versteht sowieso kein Mensch. Also komm. Das machen wir jetzt live. Nee, das ist Blödsinn. Oh Mann, jetzt sei mal nicht so ein alter Sack. Das ist meine Nachricht an Feministen, das ist Blödsinn. Ja, kannst du so drucken. Oh, ist ja doch überhaupt nicht lustig. Ja, hätte man jetzt so geil machen können. Ja, wenn ihr eine Message euch ausdenkt, ich vertone euch gerne was und mache ein kleines Wittchen draus. Es wäre halt lustig geworden, wenn jetzt alle dann um 5 Sekunden alle durcheinander sagen. Da muss einer halt genau hinhören und dann soll sich das alles rauspicken, wer was überhaupt sagt. Ja, okay, ich meine, wenn das dein Wunsch ist. Nein, jetzt hast du verkackt. Jetzt. Zähl runter, los! Nö. Jetzt wird so gestellt. Zähl runter. Nö. Aha. Nein. Oh, nein. Also ich hätte gern, dass Feministinnen sich mehr dafür einsetzen, dass wenn man Sackjucken hat, dass man dafür Therapie Marihuana verschrieben bekommt. Ich leide darunter schon ziemlich lange und ohne Spaß. Das ist bei Ali auch irgendwie so, dass er sich das Marihuana wegen Sackjucken verspritzt. Ja. Ja, aber es ist schon ein Geschlechterproblem und das wird von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Jeder lacht, wenn ich das sag, aber weißt du, also, ihr fragt auch gerade einer, was sagt ihr über Hashtag Manga-Missgeburten? Haben wir vorhin schon kurz erwähnt, dass die Tags getrennt haben? Oder war das im Vortrag? Yeah. Ich glaube nicht. Da waren wir noch nicht live, ne? Ja. Ich sag einfach, weil ich da ja auch mit drin hänge bei den Leuten, ich fand es ziemlich lustig, wie erst an einem Tag Ehrenmann Hitler Hashtag trennt und am nächsten Tag Manga-Missgeburten. Also war schon ein cooles Wochenende auf Twitter. Ja. Ja, das Ding ist einfach sehr irgendwie. Sehr viel Matt beschert. Manga ja. Missgeburten hat aber das meiste Matt beschert. Also, das war schon ganz ulkig. Meine Freundin, meine Schwester war ja auch in Düsseldorf auf diesem Japan-Tag oder wie die Scheiße hießen so. Ja, und die ist normalerweise nicht so Otaku-mäßig drauf und hat dann auch gesagt, dass da echt Gestalten unterwegs waren. Ey, das ist nicht mehr heilig so. Ja. Und da riecht es stärker als auf dem Wacken. Ja, also, und das Ding ist ganz einfach, ja, ich sag's jetzt mal einfach, ja, aber es gibt ein paar Animes, die mag ich auch, ja, habe ich kein Problem mit. Ich gucke mir gerne Ghost in the Shell an und die Klassiker wie Akira und so, die mag ich auch wohl, ne? Aber das ist so eine degenerierte Scheiße geworden mittlerweile und einige Leute haben es einfach mal verdient. Das sind halt so behinderte Leute, weißt du, die sagen dann, oh, ich stehe voll auf Dian Gray, aber Metal mag ich nicht. Ja, was? Hä? Ja, ich gucke mir die ganzen Horror-Mangas an, aber Horrorfilme mag ich nicht. Und ich meine so dieses ganze, dieses ich hasse Dian Gray. Also dieses Name and Shame, das dieses Bully-Scheiße, Leute, ich sag, keine Ahnung. Am lustigsten fand ich echt so, die Mad-Leute, die dann so gesagt haben, gegen Japan was zu sagen wegen Manga-Missgeburten ist ja voll rassistisch. Hallo, ja, man, Japan ist die xenophobste Kultur überhaupt. Ja, also wie gesagt, ne, die so fällig zu machen ist auch assi so, ne? Aber einige brauchen einfach mal einen Realitätscheck. Ja, ist so, weißt du? Vor allem, das war halt größtenteils auch wie ein Shitposting, dass die Leute sich da so triggern. Das beweist ja nur, was die für übelste Fanboys sind. Das ist wie, als gehst du unter irgendeinem so populären YouTuber, schreibst einen bösen Kommentar und alle gleich, du Fotze, du Wichser, bring dich auf. Ja, was geht's um Weeps oder wie? Ja, Weeps. Aber voll die Weeps. Ken Sama, Taya, Weeps. Nee, ich find das ja lustig. Ich gucke aus der jetzigen Season, gucke ich irgendwie so 4 oder 5 Animes. Also ja. Ich mag den Kram echt gern, aber dann geht's. Deswegen hasse ich diese Leute so brutal, weil ich will unbedingt mal auf ein Dian Gray Konzert, aber ich habe keinen Bock auf diese scheiß Cosplayer und diese ganzen Hurensöhne, Mann. Ja, und wir gerade beim Thema sind. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ne? Aber die Person, die mir Killer Kill empfohlen hat, ne, die soll sich, weiß ich nicht, soll sich die Vorhaut abreißen, den Penis in Zitronensaft tauchen und in den Ameisenhügel reinhalten. Ja, das ist ja die letzte Scheiße. Moment mal, da kriegen wir jetzt aber Ärger miteinander, Old Gamer. Ich habe sehr gelacht über Killer Kill. Also ich bin noch nicht ganz durch, was aber... Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir, was du gleich so Kollege bist? Ja? Ey, hast du Tengen Toppa gesehen? Nein, Mann. Guck dir mal Tengen Toppa an, das ist ein bisschen mehr einsteigerlastig als Killer Kill. Killer Kill ist ein bisschen zu sehr... Vorher gucke ich mir Sex und... ich bin, also Moment mal, aber ich will dazu sagen, ich gucke eigentlich fast gar nichts in der Richtung. Also ich habe... Ich bin ein Freund von Miyazaki, ich mag Neon Genesis Evangelion. Er ist auch gut. Dann ist auch fast schon wieder gut. Und Akira. Ist auch gut. Und, aber Killer Kill, das ist diese Anarcho-Scheiße. Die da, hast du die Folge gesehen, wo sie irgendwie nicht zu spät zur Schule kommen dürfen? Und die Schule dann diese Fallen aufstellt? Ich hab da habe ich, glaube ich, gerade eine Frau gefingert zu dem Zeitpunkt. Es ist einfach nur paradox und lächerlich und auf die Spitze getrieben. Es Killer Kill. Absolut. Vielleicht ist ja auch die Art von Anime einfach nichts für mich. Ich mag diese ganze... Humor. Ich raff den japanischen Humor nicht. Ich mag diese Harem-Scheiße nicht. Ich mag diesen Fanservice-Pantyshot-Scheiß nicht. Ich finde diesen Animierungsstil kacke. Ich mag zwar den Zeichenstil, also Mangas und so habe ich ja kein Problem mit, aber Anime, diesen Animierstil, wo du dann auch manchmal so ewiges stille Bildchen hast, wo der nur der Mund so animiert ist, aber der Rest... Ja, der Rest ist wieder komplett still. Weißt du? Gut, aber das ist natürlich auch, um Geld zu sparen. Ja, klar, Mann. Also, das merkst du halt so dann in den Kampfszenen raus, wie bei Dragon Ball Z. Kill ist ja mehr oder weniger auch Indie, soweit ich das verstanden habe, gewesen. Und die hatten ziemlich Probleme mit dem Geld. Und auch bei Neon Genesis Evangelion sieht man ja in den letzten Folgen, dass die Kohle nicht so reichlich war. Also, man muss auch immer sehen, wie viele Möglichkeiten die Leute haben. Ja. Klar, kannst du, was glaubst du, warum nicht so viele Zeichentrickfilme von Disney-Format gemacht werden? Weil das ist voll Arbeit. Finde ich auch scheiße. Wenn eher so animationsmäßig eher so Golden Age Cartoons von Nick. Also Meister für mich, was Animation angeht, ist eindeutig Hayao Miyazaki. Also, na, das ist einfach wunderbar. Die Sachen von dem sind was auch schön. Von dem war das Zitat mal: Anime was a mistake. Es gibt noch einen, der ziemlich geil ist, nämlich ein Film, der von Nick ist Summer Wars zum Beispiel heißt der. Der hat auch eine sehr, sehr schöne fließende Animier-Sache in seinen Filmen immer. Aber da ist auch sehr viel unterschiedlich mit den Stilen. Also mir gefällt auch ganz vieles nicht, weil es irgendwie zu bekloppt ist. Das Lustige ist auch, dass jeder Beziehungspartner, den ich in meiner Lebenszeit hatte, auch ob Vibe oder Kerl, immer wenn sie auf Manga und Anime standen, waren es die übelsten Hurensöhne. Konntest nie Witze machen über diesen Scheiß, Alter. Ihr scheiß Kulturkritiker. Wird da jetzt eine Doppelmoral von uns in den Raum gestellt, wenn wir über uns Manga-Menschen ein bisschen das Maul zerreißen, aber die Gamer immer verteidigen tun? Ne, Quatsch, es gibt ja unter Gamern genauso Vögel, weißt du? Genau, meistens überschneiden die sich auch noch, ja? Dann hast du da diese Hunipop-Hurensöhne, weißt du, die dann nicht mal da, Waifu auf dem Kissen. Die Call of Duty-Spaß. Ja? Was bei Gaming hast du halt, ja, nicht nur Call of Duty-Spaß, guck dir allein diesen scheiß Console Wars an, wo sich da die Köpfe einreißen, ob jetzt eine verfickte PlayStation oder eine drecks Xbox jetzt ist. Ah, ja, klar. Da muss ich noch mal gerade wieder sagen, hier, der schaut da auch die ganze Zeit immer am Foppen, weißt du, so, was hat er letztens doch irgendwie geschrieben, da kaufe ich mir lieber eine Konsole, anstatt dass ich meinen Rechner immer hochrüsten muss und so, weißt du. Und dann denke ich mir so, das ist doch das gleiche Geld, was du da ausgibst, jetzt hör auf zu labern, Alter, weißt du. Ich hab das letzte Mal ernsthaft meinen PC hochgerüstet vor 7 Jahren oder so. So eine Argumente sind aber auch immer so, als kaufst du dir einen PC nur, um Spiele zu spielen, wer so, das macht dich sowieso behindert. Ja, du kannst halt eben, kannst auf der Konsole Photoshop laufen lassen. Ja, mit vielen Tricks wahrscheinlich und so. Ja, aber normalerweise nicht, oder? Ja. Nee, das ist... keine Ahnung. Aber das Mario Paint geht. Kannst du auf einer Konsole torrenten? Ha? Doch, scheiß kann man, Konsolen machen alles kaputt, scheiß Checkpoints. Hey, aber auf der PlayStation 4 kannst du dich immerhin zu Terrorangriffen verabreden, ne? Und das hat schon was. Also die machen halt auch mal was gegen den Klimawandel. Damit wird der CO2-Abdruck verkleinert, weißt du? Nee, weiß ich nicht, erklär mal. Ja, wenn du einen Terroranschlag machst und Menschen sterben, dann tut es den CO2-Ausstoß verringern. Ja, aber was ist denn mit den Schadstoffen, die du dann in die Luft pustest? Der ganze Feinstaub, ja. Das ist ja das Heimtückische. Ne? Da sterben dann die Leute nach etlichen Jahren Husten und so. Ne? Das ist ja noch viel... Da kommt es dann schon drauf an, wie man den Anschlag umsetzen tut. Da würde ich ihm recht geben. Also ich finde, man müsste diese ganzen Selbstmordattentäter mal dahingehend schulen, ja, dass sie dann bitte auch, weiß ich nicht, anstatt diesen künstlich hergestellten C4-Sprengstoff nehmen sie dann eher so Dünger oder so natürliche Stoffe. Dann können sie auch mal, weiß ich nicht, können sie, anstatt das Ganze in so eine... Ebola wäre doch vielleicht. Genau, richtig. Was ist denn mit Biowaffen? Ne? Warum müssen die Leute immer in die Luft gesprengt werden? Ebola ist doch auch eklig. Ja. Und wir haben doch auch sonst den Trend zu Biomärkten und Biokosmetik und so. Warum sollten wir uns dann nicht mal in die Richtung entwickeln? Mit Biowaffen? Ja. Und die Frage ist jetzt noch, wenn Terroristen sich über das PlayStation-Netzwerk miteinander kommunizieren, ist das eine vegane Bombe? Also, weißt du? Warte mal, bam bam, ja. Der Bamba im Chat so sagt gerade Veganerbombe. Eine Veganerbombe ist bei mir, wenn ich ein Stück Tofu esse, weil da kannst du dann, weißt du, nachher wirklich Streichholz ins Büro werfen, das Ding explodiert. Ja. Ich verstehe gar nicht, wie die das verdauen können. Ja. Naja gut, aber dafür können sie nicht auf den Berg klettern. Vor allem war auch so lustig, ich hatte mir vorhin einer, der GGG Man Lives, der macht YouTube-Reviews und so von Shooter-Spielen, hat irgendwie so ein Bild dann gepostet von irgendeinem so Artikel, wo jemand sich dann über die Git-Good-Kultur wieder beschwert mal hat, von irgendeiner Scheißseite, von der ich noch nie was gehört habe, aber es scheint großes Blatt zu sein. Kurz Background-Check gemacht, zack, hat 2014 gegen Gamergate gehetzt und ist auch auf den Shotgun war das doch, oder? Nein, das war ein Paper Shotgun. Vor allem das Geile ist so, er versucht irgendwie die Street-Cred sich einzuheißen, indem er halt eben schreibt, Git-Good-Kultur wäre hier das Schädliche, nicht irgendwie Gamer-Elitismus, das, was es ja ist, ja. Und dann verhaut er sich, indem er das halt eben nicht auf die Spiele bezieht, wo es herkommt. Hier Dark Souls. Ja, es bezieht sich ja größtenteils auf das Polygon-Video. Es erklärt, dass er seine Scheiß-Kumpanen wieder in Schutz nehmen muss. Aber was Polygon da gemacht hat, geht halt einfach nicht. Das ist Missmarketing. Genau sowas kann dazu führen, dass Leute sich das Spiel weniger kaufen. Ja, eben. Vor allem verstehe ich das nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass halt eben It denen auch irgendwie Footage geschickt hat, wo sie es halt eben einfach hätten zeigen können. Man, nein, die mussten sich hinsetzen, das selber spielen und dann auch noch. Das ist genauso wie der Hurensohn von Polygon, der auf ein Rockband 4 Event eingeladen worden ist, weißt du, um da zu fressen und zu trinken, alles Mögliche und dann am Ende darüber einen Artikel zu verfassen, wie er da nicht sein wollte, anstatt über das verfickte Spiel zu schreiben. Jetzt nehmen wir doch mal an, einer unserer Zuschauer hat das Video nicht gesehen. Was ist denn da passiert? Bei der, ja, ist halt, ne, Doom, erste Mission direkt, ne, und schießt erstmal 5000 Mal dagegen, stirbt ein paar Mal, also... Unkommentiertes Gameplay von der ersten halben Stunde, einfach nur Longplay. Aber ultra noob, also richtig ultra noob. Ich glaube, wenn ich meiner Mutter, die noch nie ein Spiel gespielt hat, Controller in der Hand drücke und kurz einführe, ne, wie sich das Ding bewegt. Das Ding ist halt, ich meine... Du weißt ja eigentlich, worauf du ballern musst, ja, auf die Viecher, die versuchen, dich zu zerfleischen und so. Und der hat echt immer so in so einem Dreieck um die rumgeschossen, weißt du? Links auf dem Boden, rechts auf dem Boden, überm Kopf, so. Weißt du, ich verstehe es ja, auf dem Controller-Aim ist schon eine andere Sache, aber so schlecht? Ja, der Controller-Aim ist ganz einfach gemacht oder so, weißt du? Spielen und dann spiele ich mich ein und dann nehme ich den Scheiß auf. Controller-Aim ist einfach, wenn du dich gleichzeitig bewegst, weil dann musst du nur dann abdrücken, wenn das Fadenkreuz über den Gegner drüber gerade ist. Weil irgendwann wird es das sein. Ja. Der hat wahrscheinlich gedacht, wie drei Railgun schießen. Genauso. Du auch nicht die Maus zum Gegner, sondern machst beides gleichzeitig. Ja, aber zu dem Punkt verstehst du halt, warum diese Leute so eine Affinität für diese Walking-Simulatoren und so haben. Ja, oder warte mal. Spiele, weil die einfach keine richtigen Spiele spielen können. Da verrengen sie dann halt. Oder das ist aber auch schon die ganze Zeit ein Kernpunkt ihrer Forderungen gewesen, dass Spiele einfacher sein müssen. Lol. Ich erinnere an diese Diskussion, man sollte Kampfszenen wegdrücken können, wie Cutscenes und so. Ja, das ist lustig. Die Leute wollen, weißt du, den Leuten, die es so perfekt gut eigentlich geht, wollen das Spiel immer einfacher werden, weißt du, und sag ich mal, für Disabled People werden so richtig nice Controller durch die Wissenschaft so erfunden, dass die auch jedes schwere Spiel... Hallo, es gibt eine Pro-Gamerin bei Counter-Strike, die spielt mit Füßen. Also echt, ja, ohne Scheiß, wie geil ist das denn? Streamt sogar auf Twitch. Was benutzt sie dann quasi zum Ballern? Ist Frau und hat ihre Arme verloren und trotzdem sprechen die Gamer mit ihr und gucken auch noch ihren Kanal. Die passen bloß zu. Also das größte Teil von ihren Zuschauern Fußfetisch ist. Ich glaube, sie hat ja eine Feedcam. Ja, das kann sein. Aber allein so, weißt du, so, ne, dass die sich da die Mühe macht, das denn so zu erlernen, ne? Hm. Aber ich finde es geil, auf jeden Fall, ist eine coole Sache. Aber mich würde jetzt interessieren, natürlich, weil ich bin ja so ein Detail-Heini, ne? Wie macht die das? Hat die dann so einen Xbox-Controller und benutzt dann quasi die Zehen wie Finger oder hat die da irgendwas Spezielles? Nee, ich habe mir das nicht genau angeguckt, ich habe es halt auch nur gehört, aber es ist halt, ne, kurz reingeguckt und dachte so, boah, echt. Es gibt ja auch Blinde, die Computerspiele spielen. Ja, eben, weißt du, also, das ist echt eine coole Sache, so, weißt du? Vor allem, dann werden halt noch irgendwelche technischen Sachen erfunden, damit die halt eben auch an diesem Gaming teilnehmen. Also, es wird sogar schon Peripherie entwickelt, dass du mit deinen Gedanken das Spiel steuern kannst. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, ja, und dann wird dann quasi so ein, auf dem Bildschirm musst du dann so einen Ball durch ein Labyrinth steuern oder so, war das mit deinen Gedanken, ja? Coole Sache auf jeden Fall. Wenn es immer noch diese Alpha-Beta-Wellen-Geschichte ist, die gibt es schon seit 2 Daumen hoch für die Wissenschaft, der Nummer. 80ern oder so. Deswegen so, ich meine, ja, momentan ist halt eben, Virtual Reality ist ja echt Käse so, ne, aber ich sag mal 10 Jahre noch, dann wird das voll das Ding sein, weißt du? Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ich freue mich drauf, wenn es in den 90ern geschickt, oder was? Hä? Das Zitat hätte aus den 90ern sein können. Von dir gerade. Also genauso haben die Leute damals auch gedacht, weil das ja. Ja, ich bin doch der Old Gamer! Die nur Dreiecke und Vierecke darstellen konnten, im Endeffekt unten drunter. Und heute ist es ja schon, also, ich weiß nicht, wer von euch die Oculus schon mal aufgehabt hat. Ich kenne ja nur den ersten Prototyp. Wenn ich mir das in hochauflösend vorstelle, stelle ich mir das schon ziemlich beeindruckend vor. Und ich habe gestern einen interessanten Bericht. Sind wir dann da, meinst du? Ich habe einen interessanten Bericht gestern gesehen über Void. Das ist ein virtueller Vergnügungspark. Das ist praktisch eine große Halle, wo die Mauern und also so Holzwände und so ein Zeug reingebaut haben und dann hängen da so praktisch wie so ein PlayStation Go-Stab als Fackel und so. Und die Leute laufen mit der Brille da durch und sind halt in so einem Korridor im Verlies. Da haben die eine Kältemaschine, damit es kälter wird, je tiefer die Leute reingehen und so. Und das alles halt voll hochauflösend. Die haben da ihren Dungeon-Gang vor sich, sehen die Fackel, können die Fackel aus der Halterung nehmen und dann leuchten mit der Fackel, wo sie hingehen und so. Also sah super interessant aus. Ich hatte jetzt auch einen Kickstarter gesehen für einen Stuhl im Prinzip, der sich dreht und kippt, je nachdem, was du machst. Dass er sich halt, wenn du, was weiß ich, in einem Rennspiel beschleunigst, dass er sich nach hinten kippt. Dass die Beschleunigung so ein bisschen Also es gibt also da mal irgendwie sowas wie War Thunder vor oder so, wo du mit dem Flugzeug rumfliegst und so, weißt du? Also ich meine, Technik gibt es ja in Spielautomaten schon lange und die gibt es auch schon für viel Geld, für Rennspielenthusiasten kann man die auch kaufen. Also das ist schon Realität. Aber das ist die Frage, die ich da stellen muss. Wo bleiben die Sextoys? Autorennen ist offensichtlich ein wichtigeres Bedürfnis als die Sextoys. Ja. Siehst du mal. Ich hatte irgendwo hatte ich im Hinterkopf, dass durch die Pornoindustrie neue Formate wie DVD und Blu-ray überhaupt erst richtig gepusht werden. Damals war das doch HD, DVD und Blu-ray und die Pornoindustrie hat sich für Blu-ray entschieden, deswegen ist Blu-ray hat sich durchgesetzt. Und, so war das. Das gleiche ist schon passiert in den 80ern, 90ern mit Beta-Tapes und VHS. Damals hat sich die Pornoindustrie für VHS entschieden, deswegen hat sich VHS durchgesetzt. Dabei war Betamax das viel bessere System. Ja, das ist das Paradoxe da dran. Wir hatten Betamax, was also hieß, dass keine Videothek mehr als 10 Filme für uns hatte und ich mit niemandem irgendwas tauschen konnte aus der Schule. Super. Tja. Nee, da hattest du weniger Tracking-Probleme, glaube ich. Weniger. Ich bin irgendwie voll der Hipster, Alter. Ich will gerne einen VHS-Player und dann Videotapes. Aber ich glaube fast nicht eher, um die zu gucken, sondern eher, um damit dann herum zu experimentieren, mit dem Gerät und da den Sachen aufnimmt. So, weißt du, wenn ich dann zum Beispiel, was passiert, wenn ich denn da über das Tape einfach so mit Edding oder so irgendwie reinkratze und das dann abspiele und aufnehme, wie das aussieht. Ja, dann kann er den Moment, das Ding nicht lesen, sehr Magnettapes, weißt du? Und dann hast du halt dann eben so kurze Schrauben und so Spuren drin. Weißt du, was coole Effekte gibt? Ja, das sieht cool aus. Wenn du, wenn du das halt eben in einer anderen Geschwindigkeit abspielst, das kannst du ja mit verschiedenen Zahnrädern machen, als es eigentlich dafür vorgesehen ist, weil dann ist das Bild ganz freaky und so. Oder du kannst auch einfach mal so ganz leicht mit dem Feuerzeug an diesem Band lang gehen, dann verzerrt sich das alles so. Da habe ich neulich ein geiles Ambient-Album gehört, das hieß einfach nur so Disintegration Tapes und das ist wirklich, glaube ich, das war das 2 Stunden lang, nur eine 20 oder 30 Sekunden Loop, immer und immer wieder. Nur das Band zerfällt halt mit der Zeit und irgendwann klingt das richtig bizarr. Und das hast du, warte mal, 30 Minuten lang der gleiche Sound? Ist nein, 2 Stunden lang der gleiche Sound. Krass, Alter. Ich das weiß nicht, ob das auch das ist keine zum Nebenbei-Hörmusik. Es ist so eine Platte wie von Spaceman 3 dann. Also ich meine, ich mag ja auch einige Ambient-Sachen hier. Kennst du Vond? Kennst du wahrscheinlich, oder? Der sagt mir jetzt nichts, ne? Ja, der hat später Black Metal gemacht. Naja, auf jeden Fall. Oder Mortis? Nö. Naja, Latte. Und der hat ja auch teilweise 25 Minuten oder 30 Minuten Songs, so, weißt du, mit so... Alles sehr spartanisch und aber die mega geilsten Samples überhaupt. Ja. Ich schicke dir nachher mal einen Song. Und das ja, wie gesagt, was mich da halt interessiert hat, war halt sozusagen die, sag ich mal, Verwertung, sag ich mal, dass du halt richtig hörst, wie so ein Material, so ein Abspielformat, ne, so langsam und langsam immer kaputter geht. Das ist aber schon Hipster-Kunst, du hast recht, eigentlich. Das ist aber sehr früh Hipster-Kunst. Lässt du dir jetzt auch einen Bart wachsen? Ja, dann hör doch halt deinen scheiß Müllpop, den du mir immer sendest, Alter. Müllpop? Ja, also. Was schickt er dir? Da habe ich mir Marianas Trench, oder wie hieß das? Du meinst Marina and the Diamonds? Achso. Ich mag Popmusik, da mache ich keinen Hehl draus, absolut. Das ist meine Lieblingsmusik, wenn sie gut gemacht ist. Das ist aber schon krass. Ich dachte mal, ich wäre so... Ich halte das ja auch nicht für eine Art oder so, wenn ich mir sowas anhöre, sondern für coole Experimentation. Ich bin da nicht so ein Hipster, der dann denkt, oh, das ist jetzt aber künstlerisch so wertvoll. Da sehe ich gleich den Wert des Lebens oder den Zerfall des Lebens. Also ich meine, jetzt hast du mich natürlich böse angedisst. Eigentlich wollte ich sagen, gibst du mir nachher mal deine Adresse und dann schicke ich dir mal eine Kiste mit ein paar Videotapes und einem Player. Aber und jetzt gibst du mir mal die Adresse, dann kriegst du auf die Fresse. Ja. Ach, ich will nichts zugesendet kriegen, muss ich da noch mehr schleppen. Wie du willst. Also ich habe hier noch im Keller noch Tapes und einen Videorekorder, die ich nicht mehr benutze. Ich hätte ja nichts, wo ich das überhaupt anschließen kann, auf keinen Fall. Ne? Ah geil, da ist es. Cool. Ja, ganzes Album auf YouTube, super. Ich schick's dir mal eben. Skat? Ne. Aber ihr wisst, aber was ich ganz interessant finde, Leute, ich weiß ja nicht, was unsere Zuschauer dafür sagen, aber wir sind irgendwie schon seit einer halben Stunde nur am Chat. Das ist auch so still. Ja, vielleicht blendet er mich nochmal ein, ich hätte nochmal... Wollen wir nochmal back zu dem Thema? Lass mal red doch mal über deinen Parteikram. Nee, über den will ich nicht reden. Nein, das haben wir schon gesagt, das machen wir nicht. Ja. Wenn er das nicht möchte, dann machen wir das auch nicht, Leute. Vielleicht respektiert doch mal seine... Da war der Solano noch nicht da. Irgendwann, das ist gemein hier, ihr schließt mich aus. Irgendwann sicherlich werde ich das nochmal erzählen, aber das muss erstmal sacken und mal gucken, was da noch so draus wird. Naja, jedenfalls hier, die Welt schreibt jetzt hier über die Wahlen in Österreich, da sind ja irgendwie heute Stichwahlen, dass dieser Kandidat von der immer so als AfD-Kandidat da irgendwie gilt, von dieser FPÖ, dass der schon irgendwie damit gedroht haben soll, hier diesen Artikel 29 und Artikel 70 irgendwie zu benutzen. Also er soll ja irgendwie Präsident werden und in diesem Artikel hier von der Welt steht drin, dass also in Österreich der Präsident auch ein paar Sachen zu tun hat. Zum Beispiel halt eben kann der mit diesem Artikel 70, wie hier steht, die Verfassung, also der Verfassung die Regierung entlassen und nach Artikel 29 kann er das Parlament auflösen. Das sind also die Rechte, die da ein Bundespräsident in Österreich hat. Und der soll wohl schon damit gedroht haben, dass er das so machen will. Irgendwie da die ganze Regierung stürzen sozusagen. Was? Also, es wird noch interessant in Österreich, sagen wir es mal so. Gibt es nicht von dem auch ein Video, wo so Aussagen zusammengeschnitten werden und er halt schon auch relativ viele krasse Aussagen bringt, wie zum Beispiel, Österreich ist an sich ein erfundener Staat, es gibt eigentlich nur ein deutsches Staatsgebiet und so Kram. Also ich weiß nicht, ob ich es ihm gerade andichte, aber ich habe die Tage ein YouTube-Video gesehen, wo halt so Zusammenschnitte drauf waren, wo das halt auch mit drin kam. Also, Ich finde es ja immer lustig, wenn die Leute so tun, als wären die Deutschen irgendwie ein Volk. Also es gibt ganz viele Völker in Deutschland, so die Hessen und die Bayern und alles mögliche. Und die Hanseaten sind so ein bisschen Völkchen für sich und so weiter. Die Österreicher, na gut, ne, die hatten mal ein Königreich und so weiter, die auch. Und dann Preußen und so. Aber das deutsche Volk ist... So ein wirklicher Einheitsbrei war das nie. Dafür sind sie alle zu eigenbrötlerisch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann mal die Bayern auch noch auf so einen Trichter kommen, dass sie sich von der Bundesrepublik abspalten wollen. Lustig also, wäre es. Weißt du, Parteien gibt es ja schon lange, ne? Irgendwelche Bayern-Parteien, die irgendwie meinen, und die haben ja auch in vielen, also zum Beispiel, es gibt ja ein deutsches Rotes Kreuz und es gibt ein bayerisches Rotes Kreuz und es gibt einen deutschen Journalistenverband und es gibt einen bayerischen Journalistenverband und dort solche Dinge. Übrigens, vorläufiges amtliches Endergebnis aus Österreich. Hofer 51,9 FPÖ und Alexander van der Bellen 48,1. Ach du Scheiße. Und das ist Vorauszählung der Briefwahl und Endergebnis erst morgen. Also es fehlen noch komplett die Briefwahlstimmen, das sind 14%. Wofür steht FPÖ nochmal? Freiheitliche Partei. Okay. War das nicht die Österreich-AfD? Das ist praktisch die Partei, die der ein gewisser Jörg Haider zum Erfolg geführt hat in den 90ern. Okay. Also es ist schon, ich denke, vergleichbar mit der AfD. Ich muss sagen, ich interessiere mich nicht so sehr für österreichische Innenpolitik. Warum nicht, du Rassist? Wie kannst du nur... Nee, ich bin mit den Philippinen voll ausgelastet. Ja, das kenne ich. Ja. 6,4 Millionen Wähler, das ist so nix. Millionen, mit Ö. 6,4 Millionen in Österreich nur. Wähler. Also kommen noch ein paar Leute dazu. Aber. Ja, was weiß ich, dann vielleicht 10 Millionen unterm Strich. Aber so ja, die ganzen Frauen und so. Ein Viertel vom Großraum Tokio. Das ist ja halt auch krasses Mini-Städtchen. Ich hatte vor allen Dingen auch gehört, dass er sich irgendwie zu Chemtrails geäußert haben soll, dass er da wohl irgendwie dran glaubt. Aber das habe ich jetzt nur gehört. Wie, du glaubst nicht an Chemtrails? Was bist denn du für einer? Du bist ein Schlafschaf, gewaschen vom System. Ey, als mir damals... Wir sind doch alle nur Personal. Ja. Kumpel mal von der Scheiße erzählt habe, ich dann direkt so, da wusste, habe ich ja noch nie davon gehört, weil er schickt mir ein Video und ich direkt so, was ist das denn für ein Müll? Was für ein Unsinn. Und er gleich, du weißt nicht, dass Deutschland, dass die BRD kein rechtmäßiger Staat ist und wir uns eigentlich immer noch im Krieg befinden? Das muss man wissen. Ja, muss man wissen. Du hast deinen du hast deinen Kopf auch nur als Hutständer, oder? Lange und der Amis hat nie aufgehört. Magie ist Physik durch Wollen. Das waren immer Käfer, die mir so einen Scheiß erzählt haben. Ja, aber das liegt daran. Was tun die bloß ins Gras? Nee, das liegt am, am assoziativen Denken. Wenn du kiffen tust, ist ein leichtes Halluzinogen und nach einer Weile tust du sozusagen nicht mehr logisch die Sachen aufnehmen, sondern assoziativ. Du denkst dann nicht daran, dass du so, wenn du Apfel hörst, dann weißt du nicht, dass da Vitamin drin ist, sondern denkst Apfel, Apfelbaum, Apfelsaft. Also du denkst nicht mehr logisch, kannst kein Mathe mehr. Also. Früher, als ich noch gekifft habe, da habe ich immer Senf und Ketchup zusammengemischt, wenn ich irgendwie eine Wurst gegessen habe. Und irgendwann dachte ich mir, wenn ich jetzt genau andersrum rühre, mische ich das wieder auseinander. Was? Also... Ja. Und rührte und rührte und rührte. Lass die Finger weg von Drogenkinder. Ich meine das. Ja. Kifft nicht, auch nicht kiffen. Kiffen, das ist dann, als würdet ihr Kleber in euren Kopf reinschütten. Macht das nicht, wirklich. Ja, eines Tages wacht ihr dann auf und versteht das Konzept von Socken nicht mehr. Hey, Socken, Mann! Voll panisch so. Mal über eine Hand stülpen, ausrasten, schreien. Ja. Ja. Aber ab und zu mal Amphetamin zur Leistungssteigerung ist voll okay. Ja. Ja, wenn man kein Heroin mehr hat, kann man genau das auch mal nehmen. Und irgendwie muss man ja die Stricher bezahlen. Ja. Da sagst du was. Ist schon hart bei den Grünen. Ach ja, was hieltet ihr denn von der Sache mit Eagles of Death Metal? Ach, das ist der Typ, da wurde jetzt der Sänger irgendwie oder auch die Band halt von Festivals ausgeladen, wegen der Äußerung des Sängers. Ja, der Sänger hat halt gesagt, ja, mit Islam ist halt nicht so toll, ne? Weil das war ja das Konzert bei den jüngsten Attacken in Paris, wo bei seinem Konzert die Leute niedergemetzelt wurden und er hat sich dann nicht so positiv über den Islam geäußert und jetzt ist er in Frankreich disinvited von den Rockfestivals. Er hat sich aber auch gegen mehr, also es ist ja gegen Islam, dann hat er auch noch gegen die Security da gehetzt und dann auch noch so Parolen wie, ja, wenn Leute, also wenn es Waffen so geben würde in Frankreich, hätte es verhindert werden können. Ja. Na gut, jetzt muss man halt eben dann zu wissen, er ist eigentlich selber eher so konservativ und ich glaube auch in dieser komischen, wie heißt es nochmal, dieser Waffenclub, in dem alle sind, in den Amerika. Genau, ja. Und, aber das Ding ist auch, dass die Leute in dem Moment auch vergessen, dass der Typ, dass das echt noch nicht lange her ist, sag ich mal, und der auch noch bestimmt Traumata hat. Ja, davon. Es gibt noch ein Interview mit ihm, das ist noch gar nicht so alt, da erzählt er halt eben auch von diesen Vorkommnissen da und der bricht in Tränen aus, ja, weil er hat halt gesehen, wie da war eine Frau, auf die gezielt wurde und die hat ihre Hände hochgestreckt und der Typ hat halt gesagt zu ihr, komm her, ja. Und er hat halt gesehen, wie sie in ihren Tod gelaufen ist. Ja, und dann zwei Kugeln in den Kopf geschossen und dann war die tot. Und das hat er gesehen, ja. Das ist halt wie er jetzt diese Scheißmenschen, weißt du, die das Privileg hat, noch nie sowas erlebt zu haben. Ja, und er hat halt und seine Pass auf. Sozusagen und wegen den Waffen, ja. Und sein Argument in diesem Moment war ganz einfach, das war ein junges Mädchen, das selbst noch nie eine Waffe geschossen hatte, die wusste einfach nicht, auf was sie sich da einlässt, sie konnte mit der Situation nicht umgehen. Und die Leute waren alle total perplex, weil wenn du das erste Mal Schüsse hörst, bist du natürlich glam, ja. Das ist sehr laut, hört sich nicht an wie Böller. Und er kannte das und hat sofort gewusst, es ist eine Gefahrensituation und da standen die noch und haben überlegt, was sie machen sollen. So, ja. Das waren halt eben seine Pro-Waffen-Argumente und ihn da deswegen auszuladen, finde ich eine krasse Geschichte. Er war ja direkt davon betroffen. Ja. Also selbst Respekt, das, was er gegen den Islam sagt, krass ist, muss man es ihm zugestehen. Ja. Was er hier noch sagt, ist Zitat, I saw Muslims celebrating in the street during the attack. I saw it with my own eyes, in real time. How did they know what was going on? There must have been coordination. Also, aber ganz ehrlich, okay, man kann nicht einen Typen, weil er pro Waffen ist, sorry, das ist ein Amerikaner, das ist halt so. So sind die. Ja, der war auch, dass er denn so eine Conspiracy Theories raushaut. Hallo, der Leute, ne, der war da in dem Moment in der größten Stresssituation seines Lebens, sag ich mal, dass er hat ein übelstes Traumata davon getragen. Natürlich spinnt er sich dann da vielleicht noch was zu. Vielleicht ist es auch wirklich so. Aber ich meine, wenn er gesagt hätte, in Social Media hätte ich ihn ja sogar zugestimmt, wie viele Messages es da gab, so wie, ja, Allah hat sie gerichtet. Ja. Naja, also ich sag mal so, auf der Seite... Oh, er hat was Böses gegen Islam gesagt. Fick Islam, fick alle islamistischen Nutten und ihre scheiß Drecksreligion, der einzige verfickte Grund ist, warum wir immer noch so viel Leid auf dieser scheiß Dreckswelt haben. Na, der einzige. Einer von den Gründen, ja. Also sagen wir es mal so, es gibt eine Seite, die sich den Opfern der Attentate widmet, da werden die halt entweder mit einer Nachricht oder halt einem Foto erwähnt und es waren auch viele Muslime unter den Opfern, ja. Ja. Also, dass die da rumgesprungen sind und sich gefreut haben, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Opfer bestimmt nicht, aber... Und ich möchte die Franzosen dann auch darum bitten, doch bitte konsequent vorzugehen. Das heißt, sich zum Beispiel Filme nicht mehr anzugucken wie Ben Hur oder Planet der Affen oder was auch immer Charlton Heston je gemacht hat. Der war nämlich der Vorsitzende von der NRA lange Jahre. Und wenn man dann bei Schauspielern, Schriftstellern, Musikern mal schaut, was die Franzosen dann noch dürfen, dürfte ihre kulturelle Bibliothek ein ganzes Stück kleiner werden. Ja, es geht ja, glaube ich, größer als, wie gesagt, wieder um Islamophobie. Ja. Ja, aber da könntest du auch immer noch genug finden aus der Film- und Kulturbranche, die sagen, nö, habe ich keinen Vertrag mit. Musst du dann alle sperren. Ja, weil er so ein bisschen, ich hatte dieses Interview auch gesehen, er sagte halt so ein bisschen, dass sie sich da quasi so in ihr Schicksal ergeben hätten. Und weil dieses Mädchen meinte auch irgendwie so, die hätte irgendwie hinter die Absperrung irgendwie springen können oder so, und dann hätte er die vielleicht gar nicht gesehen oder sowas. Und dass sie das halt überhaupt gar nichts wahrgenommen hat, nur halt den Typen angeguckt mit der Knarre und sich da quasi so in ihr Schicksal ergeben hat. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich das sein, was den da irgendwie so aufgestoßen ist, so nach dem Motto, man kann ja nicht sagen, dass die, weil er ja quasi auch so sagt, dass sie halt in Frankreich, weil die so eine Kultur nicht haben, da das gar nicht gewöhnt sind, dass ja, halt eine Waffe zu sehen und so, und dass sie dann wahrscheinlich da auch halt überhaupt nichts. Wir können nichts damit anfangen, wortwörtlich. Dass ihnen keiner da was, dass das keiner machen würde eigentlich halt, ne? Dass sie da wirklich umbringen oder so. Und dass sie das halt gar nicht dann wahrhaben, realisieren können, die Situation, in der sie überhaupt sind und was sie überhaupt für Möglichkeiten eventuell hätten, um sich da rauszuziehen. Also ich denke, ich würde instinktiv versuchen, nach links zu strafen und dann mich zu ducken. Ja, auf jeden Fall. Und wenn er dann seine Waffen fallen lässt, schnell auf und dann Bunny Hops machen. Ich würde die ganze Zeit hüpfen. Ja, von der Bühne runterspringen, einmal im Kreis drehen und dann 360 No-Scope im Heli verpassen. Ja, Mann. Das ist immer eine Frage, die ich mir stelle, wie ich in einer Paniksituation reagieren würde. Weglaufen oder auf den Typen rauflaufen und es drauf ankommen lassen? Das kann keiner von uns, der so eine Situation gesehen hat, ja, aber jeder fragt, sagen. Das ja. Aber fragt man sich halt so, oder? So die Fragen, die man sich stellt. Ja, ja, klar. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich den Leuten vorbehalten, die schon mal im Krieg waren oder halt sowas schon mal gesehen haben, zu wissen, wie sie dann reagieren. Cool. Ja. Möchte ich gar nicht wissen. Sind einfach absolut feige Hurensöhne, ey. Ich hatte da mal ein Interview gesehen, das war, glaube ich, von einem Typen aus Burkina Faso oder Mali. Der war auch in der Schule und die Schule wurde dann niedergeschossen von Islamisten. Und die haben halt die Schulkinder alle hingerichtet. Da war halt ein 16-Jähriger, der sich dann mit dem Blut von seinem besten Kumpel eingerieben hat und sich halt dann totgestellt hat und hingelegt hat. Aha. Aber das war auch schon allein das Interview anzuhören, war irgendwie ziemlich schickig. Also das, wenn dann der Musiker danach dann irgendwie nicht so gut auf den Glauben zu sprechen, ne, sagt, das kann man sich auch an einer Hand abzählen, dass es so sein wird. Dass die also, das auch noch so verlangen, ist so pervers, Alter. Das ist an Perversität kaum zu überbieten. Nee, das muss man einem Opfer, gerade diese Leute reden doch auf der anderen Seite immer davon, dass man den Opfern irgendwie Empowerment und was weiß ich geben muss. Das muss man in dem Fall auch. Nö, gegen sagen, Alter, das ist vielleicht ein bisschen radikal. Eine missverstandene, unterdrückte Minderheit, die ja nur zum radikalen Islamismus hingezogen werden, weil wir sie ja so kaputt machen und unterdrücken. Oh, die sind halt nur mal wütend. Müssen wir halt über uns ergehen lassen, ein bisschen Cultural Enrichment. Diese hässlichen Fotzen, Alter, diese Scheiße auch nur entschuldigen, ey. Ich meine, das ist. Und das halt sind die Leute, weißt du, das sind die Leute, die wundern sich, warum jetzt in Österreich zum Beispiel die Rechten wieder so an die Macht kommen. Es ist die Gegenbewegung gegen euch, Hurensöhne. Die Leute haben die Schnauze voll. Das ist ein Pendel, das hin und her schwingt. Politisches ja. Pendel, links, rechts. Ich meine, wir hatten mal einen ganz guten Kurs in den 70er, 80ern. Als wir gesehen haben, okay, so können wir das irgendwie machen und jeder kriegt irgendwie was vom Kuchen ab, wenn es gut läuft und so. Und dann ist das alles das Klo runtergespült worden. Und jetzt halt in die andere Richtung. Das ist halt mit dem Neoliberalismus, was das sich durchgesetzt hat. Also zumindest ich tue es darauf beziehen. Ja, also, ja, natürlich. Das hat dann im Endeffekt die Experimente in Deutschland auch beendet. Ja. Kohl und dann spätestens mit Merkel. Und die Wiedervereinigung haben sie genutzt, um das alles... Ich verstehe es einfach nicht, wie so eine Hasskultur, warum wir fast schon gezwungen werden, die zu akzeptieren. Jetzt auch noch mit Sachen, dass wir ihre Dreckssprache lernen sollen und so, um uns auf die Flüchtlinge anzupassen. Oh, ich habe da eine tolle Verschwörungstheorie. Will die einer hören? Ja. Ja, hau mal raus. Also, es ist ja bekannt, dass man in der BRD, also in der Republik, seine Sicherheit eintauscht gegen Freiheit. Nee, andersrum, seine Freiheit eintauscht gegen etwas Sicherheit. Und um halt die Leute in Schach zu halten, wurde halt jahrelang auch von den Medien Terror dazu benutzt, um ihnen Angst zu machen. Ja, damit wurden ja dann zum Beispiel so Sachen halt möglich gemacht, wie eine Überwachung, eine öffentliche. Ja, oder halt eben auch, dass die Polizei bei Verdacht dich verwanzen darf, solche Geschichten. Ja. Und meine Verschwörungstheorie ist jetzt ganz einfach, dass die Leute irgendwann mal aufgewacht sind und gemerkt haben, dass dieser Terror überhaupt nicht, das ist gar nicht das eigentliche Problem. Man kam ja dann noch Studien raus zum Beispiel, dass halt eben diese Komplettüberwachung überhaupt nicht dazu oder nicht wesentlich dazu beiträgt, dass halt eben solche Sachen verhindert werden können. Was ja jetzt eigentlich eher auch bewiesen ist. Und weil halt eben das die Leute nicht mehr erschreckt, hat sich unsere Bundesregierung dazu entschieden, den Terror vor die Haustür zu holen, massenweise Immigranten reinzulassen und damit halt eben auch Militanten, Extremisten die Tür zu öffnen. Wie kannst du es wagen, Migranten zu sagen und nicht Flüchtlinge? How dare you? Setzen 6 am Thema vorbei. Aber das trifft es auch gut, wenn du als Staat denkst. Ist eine geile Verschwörungstheorie, oder? Ja, aber so komplett. Nee, Also, wenn du als Staat denkst und du Überwachung ausbauen möchtest, dann brauchst du ja auch eine gewisse Gefahr. Und wenn du jetzt dann bei den kleinen Migranten ein paar Islamisten dabei hast, dann hast du auch die Rechten, die dann auch wiederum am Rad drehen. Dann hast du ein paar gläubische, von gläubigen Anschläge und vielleicht hier und da auch noch von den Rechten Kram, was sie machen. Und dann ist es die perfekte Rechtfertigung, eine Überwachung höher anzusetzen. Wir können das mit dem Bargeld leider so nicht mehr machen, wegen der ganzen Terroristen und der Nazis. Ich finde es ja auch. Das ist eh das Lustigste, oder? Was ist denn jetzt die Terroristenwährung? Ich verstehe das nicht, weil früher bei Bitcoin haben sie auch gesagt, dass das nur Kriminelle und Terroristen benutzen. Aber jetzt bei Bargeld machen sie das auch wieder. Also, was ist denn jetzt das Terroristen? Ich bin ein bisschen verwirrt, klär mich doch mal einer auf. Die Gold. Das ist die Kohle, die bei Eve da irgendwie transferiert wird. Da machen die Terroristen jetzt, glaube ich, ihre Geschäfte. Das war doch bei Frankreich so, dass die Terroristen sich über das PlayStation-Netzwerk abgesprochen haben. Ja, die haben sich alle die 50-Euro-Karten gekauft, dann geruppelt. Höchst verdächtig sind alle Gamer mit Bargeld. Stimmt, das sind eigentlich die Schlimmsten, dann die Schnittmenge. Das kann halt nicht nachvollzogen werden, wie das Geld, das Bargeld und die Bitcoins. Wenn du eine Überweisung machst, dann können sie ja nachvollziehen, von wo das wohin gegangen ist, aber bei solchen Sachen halt eben nicht und deswegen ist das dann so Terroristenwährung. Ja, wobei, wenn du keine Steueroasen austrocknest, dann ist jede Form von irgendwas einschränken, finanziert Terrorismus von Arsch, aber komplett. Also von vorne bis hinten. Weil du kannst ja einfach dir nur ein paar Steueroasen Konto eröffnen und dann kannst du das Geld so rumschicken. Also, das ist ja jetzt nicht so schwer. Also. Bitte überweisen Sie Geld in Zukunft an die Weltraumaffenholding auf den Jungferninseln. Hier lernen Sie was, liebe Terroristen. Service, Charakter. Ich meine, es reicht da doch schon, weißt du, Andorra und dann nimmst du noch Monaco und dann nimmst du Liechtenstein. Dann kannst du es ja schon nicht mehr so richtig zurückverfolgen. Dann tust du noch ein bisschen, wie heißt es, Zypern mit dazu. Dann hast du schon 4 Ecken und das ist schon sehr schwer nachzuvollziehen, wo das Geld hingeht. Weißt du, keine Ahnung. Also. Und am Ende dann in die Schweiz, weil da vermutet es keiner mehr. Ich finde halt die Analyse von Sargon relativ wichtig, dass halt die Massenmigration ein Krieg gegen die Arbeiterklasse ist im Prinzip. Ein Krieg gegen die Unterklasse. Ja. Weil, um jetzt mal ein Meme zu zitieren, The Dick in the Darbs. Naja, aber so ist es halt im Prinzip. Du holst einen Haufen unqualifizierte Leute rein. Welche Jobs werden die nehmen? Die Jobs, von denen es zu wenig gibt. Selbst wenn du qualifiziert bist und einfach nicht direkt einen Job findest, weil es mit der Sprache nur nicht so gut klappt, tust du jeden Job annehmen, weil du ja weißt, dass nur über den Job dein Aufenthaltsrecht gesichert bleibt. Und da muss natürlich der Mindestlohn eingeschränkt werden. Das wird ja auch jeder, der hier im Raum anwesend verstehen, dass das alternativlos ist. Der Mindestlohn wird angehoben, die Jobs werden weniger. Ja, was ist es denn nun? Naja, also ich meine, Ist auch krass, wie der Mindestlohn, ich meine, der hat ja vernichtende Auswirkungen momentan auf die deutsche Wirtschaftsleistung. Ne? Eine Rekordmeldung nach der anderen. Was ist uns da vorgebetet worden? Wenn das eingeführt wird, dann geht alles zur Hölle. Ne? Ja, ja. Und jetzt auf einmal läuft der Laden oder was? Niedrigste Arbeitslosigkeit seit Nasenbär. Ja, vor allem der Witz ist halt, dass wir immer leistungsfähiger als Wirtschaft werden, aber halt immer weniger ordentlich verteilt wird unter den Leuten. Das haben wir ja schon länger, das Problem. Aha. Ja, das Einzige, was ich in meinem Bereich vom Mindestlohn mitkriege, ist, dass sie alle Praktikanten einstellen, so viel sie können. Aber das haben sie vorher auch schon gemacht. Ja, und durch diese Nichtverbesserung bei den Leiharbeitern wird sich an der Front auch nichts ändern. Und da sehe ich schon tolle Unternehmen aufblühen, die sich ausschließlich aus diesen neuen Arbeitnehmern irgendwie einen Pulk zusammenstellen und die dann zu den tariflich niedrigstmöglichen Konditionen vermieten. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Warum stellen die nicht einfach Frauen ein? Die muss man da eh nur 80% zahlen. Ja. Stimmt. Ja, und warum steuert die Wirtschaft dann auch die Flüchtlingsströme nicht so, dass da mehr Frauen kommen? Weil dann würden sie ja noch mehr sparen. Ja, eigentlich schon, ne? Scheiße, ja. Aber ich meine, es geht ja auch nicht nur um die Arbeitsplätze. Es geht um den Wohnraum und es geht auch einfach um die Städte, meiner Meinung nach. Weil ja, ich meine, aber das Ding ist halt eben, die ziehen ja eh alle in die Städte. Also es ist ja, aber selten, dass dann nehmen wir die Städte irgendwann auf, dann wird es wie in Amerika werden. Ja, das ist aber cool, weil wenn dann tatsächlich Bürgerkriege in Deutschland ausbrechen, ja, und die ganzen radikalen Muslime anfangen, deutsche Wohnungen anzuzünden, dann können wir die Städte ganz einfach einkesseln, ja, dann können wir die aushungern und müssen nicht eine Patrone verschießen. Aha. Radikale Politik mit den Weltschweine reinwerfen. Ja. Niemand hat... Ja, genau, schmeißen wir nur Schweine rein, mal gucken, ob sie die essen oder nicht. Ja. War ja auch das Lustige vor einem Tag oder so, da erzählt, dass so einen großen Facebook-Post veröffentlicht, weil er irgendwie bei einer Preisverleihung oder irgendwas war. Also irgendwo, wo er halt auf Bühne stand, aber kein Programm gegeben hat. Und da waren dann wohl irgendwelche Erdogan-Anhänger, die ihn nicht ganz mögen und haben dann da rumgeschrien. So ein bisschen the triggering-like, weißt du? Oh, Alter. Die dann, sag ich mal, auch... ja, wie gesagt, nur rumgebrüllt haben, aber er wollte sie dann auch auf zur Bühne holen, ne? Aber wollten sie nicht. Ja, statt sich dann auch. Ist ja immer so, ne? Ja, ich weiß nicht, der Munch ist so, ich fand den, als er noch der Hassprediger war, fand ich den immer richtig gut. Dann ist er so fett und faul geworden und hat nur noch gesungen. Ja. Aber so mittlerweile, so, ja, dann macht er sich wieder. Weißt du? Gerade jetzt halt eben, wo die Türken wieder ordentlich Ärger anzetteln, ne, und er das Ganze persönlich nimmt, ist er wieder mit dabei. Ich finde das ja, auch ein bisschen. Darüber müssten wir eigentlich auch mal sprechen, finde ich, was da gerade in der Türkei passiert, ne? Diese allgemein, das passiert ja auch sehr viel auf deutschem Boden, sage ich mal, ne? Was da, also es schwappt ja hier rüber. Ja, die aber ich finde krass, wie der Erdogan da gerade durchmarschiert. Heute kam ja irgendwie die Meldung, dass der neue designierte Regierungschef gesagt hat, also das Wichtigste, was ich jetzt sehe, ist, dass wir das Präsidialsystem möglichst schnell umsetzen. Also dem Herrn Kaiser noch ein bisschen mehr Macht zuschanzen und ihn auf Lebenszeit installieren. Aufbau der Demokratie, langsam aber stetig. Ja, und halt die Demokratie, Diktatur, man bin ich doof. Ein Drittel aller Abgeordneten werden ihre Immunität verlieren. Und das sind natürlich bequemerweise die Leute aus der Opposition und die kann man dann alle, weil sie mal für Kurden gesprochen haben, wegen Terrorismus anklagen. Das wird eine ganz harte Nummer. Und wie lange dieser Flüchtlingspakt vor diesem Hintergrund aufrechterhalten werden kann oder überhaupt wird, nachdem man ja jetzt auch hört, dass die Türkei bei den Flüchtlingen lustig selektiert und sagt, okay, die Ingenieure und die Ärzte bleiben fein hier. Und nach Deutschland schicken wir die mit den chronischen Krankheiten und die, die keine Bildung haben. Da hat sich die Merkel ein Pulverfass angezündet mit dem Erdogan. Die fliegt ja jetzt auch wieder, Erdogan, ich sag's immer falsch, fliegt ja jetzt auch wieder hin. Irgendwie, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe irgendwas gelesen, dass Merkel auch wohl den Umgang mit den Flüchtlingen angekreidet hat, habe da aber nicht wirklich reingelesen, war nur eine Headline, die ich überflogen bin. Ja, glaubt einer von uns dran, dass die Frau doch wirklich Interessen vertritt, die wir auch haben? Ich weiß nein, auf keinen Fall. Nicht wirklich. Ich weiß nicht, was sie macht. Es sieht einfach nur noch nach Damage Control aus. Macht die überhaupt was? Ich habe das Gefühl, dass ich seit wir schaffen das nicht mehr wirklich viel von ihr gehört. Ja, also, wobei, sie hat ja eigentlich danach dann komplett AfD-Politik umgesetzt, die man davor immer kritisierte. Also einen Pakt wieder mit einem hier Autokraten, mit Erdogan aufgebaut und versucht nach allen Möglichkeiten die Grenzen zu schließen. Also so rein theoretisch fand ich so die Flüchtlingsaufnahme mehr so eine PR-Aktion. Das war so ein kurzes Aufflackern von sozusagen Humanität und jetzt wird halt eigentlich wortwörtlich das umgesetzt. Wofür das auch Humanität, obwohl, sage ich mal, die Waffen dahin schicken, wir sozusagen selbst dran schuld sind. War das nicht eher Österreich und Ungarn, die Grenzen dicht gemacht haben, als wir? Ja, aber wir freuen uns doch darüber. Also ja, das stimmt, aber ich meine, das ist ja jetzt keine Politik irgendwie, es hat ja keiner gesagt, irgendwie so Österreich und Ungarn macht man die Grenzen zu. Ja, aber man hat dadurch, dass man gesagt hat, es gibt keine Obergrenze dafür, die Voraussetzung geschaffen, dass es andere Staaten machen werden und du selber fein raus bist. Jetzt kann man schön über den Österreicher schimpfen und über die Ungarn und selber rannt man sich die Hände, weil wir haben eine Obergrenze. Ich erinnere mich auch noch an diese, es gab eine ganze Weile, über Wochen habe ich das mitgekriegt, wo sie sich damals darüber beschwert haben, dass die Merkel in kein Flüchtlingsheim geht. Also vor der ganzen Sache. Da hieß es einer so, sie geht in kein Flüchtlingsheim, sie geht in kein Flüchtlingsheim, sie geht in kein Flüchtlingsheim, sie weiß überhaupt gar nicht, wie es ist. Und dann kam ja diese Junge am Strand nochmal und da ging das ganze Zeug los. Was ja auch sowieso ein inszeniertes Bild war, der wurde da ja so hingezogen. Hm. Und der Vater war ja wohl auch so ein ganz shady Typ. Ich meine, auch mit Erdogan, was Erdogan da weitermacht in der Türkei, der tut halt gerade Jaish al-Shamal in Nord-Aleppo tut er gerade eine radikal-islamistische Gruppe hochzüchten, denen er halt auch Verpflegung und Geld gibt und er will eine Schutzzone aufbauen für die Syrer und genau da tut sich halt noch ISIS aufhalten und er möchte aber, dass seine eigene Gruppe, der oppositionelle Armee dort sich dann auch breit machen kann. Also es ist irgendwie halt, wie soll ich sagen, sozusagen die Flüchtlingskrise selber, die ist halt auch sehr stark von der Türkei und vom Iran und Saudi-Arabien verursacht. Natürlich hat der Westen mit seinen Geheimdiensten auch hier und da seine Finger im Spiel, aber im Grunde müsste man, um die Flüchtlingskrise zu beenden, halt auch einfach mal ISIS nicht mehr unterstützen. Natürlich will sich kein Staat damit rühmen, dass es so eine Gruppe unterstützt, aber es ist einfach nicht mehr von der Hand zu weisen, dass die türkische Regierung und die Saudis und die Iraner da mitmischen. Und also, keine Ahnung, das ist, ich weiß nicht, es ist frustrierend. Und dann geben wir Erdogan dann Geld, also dafür, dass er dann Geld weiterreicht an oppositionelle Truppen, die weiter rumbomben. Also, ja. Wie immer, wenn sich irgendwie wieder eingemischt wird irgendwo und Stellvertreterkriege geführt werden, weil langsam habe ich echt so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein kleines Vietnam ist. Ja, die also Russen auf der einen Seite und die was weiß ich, das ist eher so ein Dreiecks-Vietnam. Das ist so ein Lokalding, also einfach mit Shias und Sunnis. Jeder hat eine Absicht, warum Syrien scheitern soll und warum der Bürgerkrieg weitergehen soll. Und wenn man über die Dinge auch nicht in den Medien spricht, kann man auch nicht erwarten, dass der Bürgerkrieg allzu schnell... Ja, aber wenn du über die Dinge in den Medien sprichst, dann stellst du eine Verbindung zum Islam her. Ja, das stimmt. Und dann ist natürlich... Aber einfach die Annahme, dass der türkische Staat oder der saudi-arabische Staat selber keine Interessen vertritt, ist halt auch irgendwo schon fast banal. Also, es ist halt... Weiß auch nicht. Ich habe die Tage vom Council on Foreign Relationship mir auch eine Panel-Diskussion angehört und haben sie direkt darüber gesprochen. Und da denke ich mir so, okay, wenn du mit sowas an die Medien dran trittst, dann sagen sie, du hast einen Aluhut auf. Aber Thinktanks tun halt in Panels drüber sprechen und auch respektable und große Thinktanks. Und dann frage ich mich immer so, wie das dann in den Medien ankommt, dass man sagt, das sind nur Aluhüte, die sowas behaupten. Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Bei Thinktanks fällt mir noch was ein. Ich hatte mal ins Forum gepostet über Schweden. Weiß nicht, ob ihr es euch angesehen habt. Ich kann es ja mal einblenden. Sibri. Das ist nämlich auch von einem Thinktank, von dem ich jetzt keine, vielleicht weißt du was drüber, über Gatestone Institute. Ja. Was hältst du davon? Ja, die sind relativ rechts. Ah, okay. Also das kann ich mir schon vorstellen, weil es geht halt um diese schwedische Zensur von Kulturgut, von Kinderbüchern und so. Kannst du schon mal einblenden, wenn das so... Warte, ich blende dich. Und zwar geht's um einen Bestseller, jetzt hier als Aufmacher, das ist mein Großvater, der Pirat. Oh. Doch, heute ist bei jedem der Fuchs irgendwie mit Telefon. Ne? Ja, echt. Also das Buch ist ein Bestseller, heißt es hier, wurde in Spanisch, Französisch, andere Sprachen übersetzt. Vor 10 Jahren gab es 100.000 kostenlose Kopien hier im Happy Meal. Ne? Also ist wohl ein großer Erfolg, das Ding. Aber heute heißt es halt, der Verlag hat den Autor aufgefordert, das Buch umzuschreiben und die Illustration zu ändern. Er hat das beide, also hier unten ist auch das Bild, er hat Text und Illustrationen gemacht. Und zwar geht es um zwei Charaktere, einmal um den Straßenhändler Abdullah und den verrückten Piraten Omar. Die sind also vielen zu negativ dargestellt und spielen in die Stereotypen vom bösen Muslim. Und deswegen sagt der Verlag, muss dieser Mann sein Buch ändern, das er geschrieben hat, das ein Bestseller ist. Ich kann es nur noch mal sagen. Außerdem gibt es noch ein Buch von ihm, da ist ein Schwarzer dargestellt, ein Jazzmusiker, der schläft und hat dabei seine Sonnenbrille an. Das soll auch bitte geändert werden. Sonst droht der Verlag, wird er die Bücher nicht nachdrucken. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der Autor vom Verlag suchen, ne? Ja, ja, schon, aber ich weiß nicht, ob er die Rechte an dem Buch wiederkriegt von dem anderen. Oder ob der einfach sagen kann, nö, ich verlege das nicht mehr, aber die Rechte behalte ich. Hm? Ah, das ist schon krass, dass er dann. Aber ich finde, dass diese Macht von einem Verlag auszunutzen, um das Werk eines Künstlers zu verändern. Und das nach Jahren. Hm? Also es ist ja nicht so, beim neuen Buch verstehe ich, wenn der Lektor dann hingeht und sagt, hören Sie mal, das müssen wir vielleicht ändern oder so, ja? Weil der Verlag sich das nicht heute nicht mehr antun will, sage ich mal. Ja? Aber wenn das ein Buch ist, das schon 10 Jahre alt ist und mehr, dann ist das halt so, ist meine Meinung. Also es ist überhaupt nicht... Also, und dann geht es hier halt weiter, halt mit Pippi Langstrumpf ist auch schon zensiert worden. Sowohl das Buch als auch die Fernsehserie, die die Älteren unter uns wahrscheinlich noch kennen. Zum Beispiel wurde eine Szene rausgeschnitten, wo Pippi ihre Augen langzieht, um chinesisch auszusehen, was ja total fies und rassistisch ist. Ja. Ich meine, Kinder machen das nie. Ja, das ist auch total böse immer. Ja. Und dann gibt es hier ein Buch namens Mustafas Kiosk. Das wurde auch vom Markt genommen, nachdem es auf den Social-Media-Plattformen irgendwie Ruckus gab, dass es rassistisch und islamophobisch sei. Ironischerweise hat es der Autor 1998 geschrieben, als er in Indonesien war, der weltgrößten muslimischen Nation, als antirassistisches Statement. Seit 2002 war das Buch ohne Beschwerden auf dem schwedischen Markt. Zack. Und das ist... Keine Ahnung, das musst du auf den Mund zergehen lassen. Weißt du, wo er das Buch geschrieben hat, wie lange es auf dem Markt ist und das ist jetzt dann heute dann jetzt rassistisch ist. Also wirklich, so ernsthaft. Haribo wurde gezwungen, seine Mischung Skipper-Mix zu verändern, weil da afrikanische Masken dabei waren, als Teil von Seeräuberschätzen, so praktisch. Okay. Was hatten wir noch? Leute, ich wollte nur sagen, ich verabschiede mich dann jetzt. Ne? Viel Spaß euch noch, was immer ihr auch beredet. Und wir sehen uns nächste Woche spätestens wieder, würde ich sagen. Jo, hau rein. Okay, ciao. Ciao. Was ist denn los hier? Bei einem klingelt das Telefon plötzlich und so weg. Naja, aber... Ich habe Angst, dass bei mir auch das Telefon klingelt. Ja, das ist ja, gehen Sie jetzt, schalten Sie wieder ein und dann verabschieden Sie sich vorsichtig und freundlich und bis nächste Woche. Und dann war er nicht wieder gesehen. Ja, aber Old Gamer war es vorhin angesagt, also der hat die Entschuldigung. Er wollte eigentlich schon früher abdüsen. So. Es gibt ja halt dann noch 100 weitere Sachen in der Richtung, in dem Artikel, dass halt der Ex-Premierminister gesagt hat, Schweden gehört den Immigranten und dass Schulen die schwedische Flagge verboten haben. Solche Schulfotos müssen natürlich frei von nationalen Symbolen sein. Da kann keine Flagge im Hintergrund sein, nur weil die Leute in Schweden sind. Stress, weil Mädels Pullis anhatten, auf denen das Wort Schweden stand. Zwei Mitglieder des schwedischen Parlaments schlagen vor, dass Statuen von König Karl XII. Und Gustav II. Adolf removed werden sollen, also entfernt werden sollen, weil sie eine Zeit repräsentieren, in der Schweden eine große Militärmacht war. Eine dunkle Zeit in unserem Land, als auch in anderen Ländern, die von der schwedischen Aggression betroffen waren. Also so völlig, ich meine, er redet vom 30-jährigen Krieg. Ne? Und da war jeder König im Endeffekt, da müssen wir alles, da machen wir unsere Burgen weg, dann walzen wir die Schlösser platt. Ich verstehe auch nicht, was dieses Removal sein soll. Selbst wenn du jetzt wenn du jetzt einen Führerkult hast und Statuen von, keine Ahnung, von Lenin hast oder von Hitler und die überall sind, kann ich verstehen, dass ein paar davon wegkommen sollen. Das verstehe ich. Aber wenn du jetzt aus irgendeiner Zeit von einer Person, von einer historischen Person eine Statue hast, dann kannst du doch daneben ein Schild aufstellen und der war super böse damals. Weißt, und das detailliert hinschreiben, warum alles, was er gemacht hat, böse ist und wir das hier haben, damit wir uns daran erinnern, dass es früher auch mal anders aussah. Ich verstehe nicht, wie man drauf kommt, dass man die Dinger wegmachen soll. Mich erinnert das immer so an, keine Ahnung, Anne Frank, ändere dein Tagebuch, weil das ist germanophob. Also so kommt mir das rüber und das würde niemand niemand würde das Buch so ändern wollen. Weil auch es einfach ein anderer, ich glaube auch, es gibt ganz wenig andere Völker auf der Welt, die so einen Mist überhaupt in sich tragen. Für die ist es völlig klar, dass sie ihren, keine Ahnung wen, verehren. Und es wird immer irgendwelche Fringe-Leute geben, mal mehr, mal weniger. Aber der Großteil, was weiß ich, ich habe nichts gegen Karl den Großen. Er hat sicher einen Haufen Leute umgebracht, aber offensichtlich auch einiges geschaffen. Ja. Ja, also ich fände es einfach nur klug, wenn man da eine Platte hinmacht, ein Schild und all die Grausamkeiten aufzählt, damit man das in Verbindung bringen kann. Genauso mit Büchern. Ihr müsst es ändern, weil es rassistisch ist. Ja, dann schreibt doch einen Artikel drüber, noch einen Kommentar, was ihr ins Buch mit reinlegt und sagt, warum es blöd ist. Aber tut das Ding doch nicht ändern. Also ich finde, beim Negerkönig von Pippi Langstrumpf würde eine Fußnote reichen, ne? Einfach, falls sie wo erklärt wird, auch kindgerecht, dass wenn das Kind das alleine liest, dass es das versteht, dass man das Wort heute so nicht mehr benutzt. Oh. Ja, also das halte ich für wesentlich klüger, wie das dann zu ändern. Und das kann ja. Weil dann lernt das Kind auch was über Sprache in dem Moment. Ja? Es lernt es kann eine Transferleistung erbringen, wenn es die Fußnote im zweiten Buch findet, weiß es schon. Ach, guck mal, ja stimmt. Ja? Also ist das einfach doof. Ich meine, das einzige Mal, dass ich das Gefühl hatte, hier müsste man mal was abreißen, war, als ich in Rom war. Da gibt es ja dieses Viertel, was Mussolini als seinen kleinen Germania sozusagen auserkoren hatte, mit großen Alleen und Bögen und riesigen, brutalen Bauten. Und da steht halt noch ziemlich viel, inklusive einem fetten Obelisken mit Lobrede auf Mussolini und so. Da kam ich mir schon so ein bisschen so vor, so, Moment mal. Hier hätten wir schon mal großflächiger, also der Obelisk müsste da eigentlich nicht sein, ne? Mit den Rutenbündeln und den Äxten und dem ganzen faschistischen Gepränge. Ne? Aber den würde ich dann auch nicht abreißen, den würde ich in ein Museum stellen oder so. Ja, aber irgendwie was, aber nicht einfach nur, komm, wir müssen die Sachen kaputt machen. Mhm. Und ich meine, ich kann es auch verstehen, wenn wirklich so Führerkult da war, dass man dann auch sagt, okay, wir brauchen keine 200 gleichen Mahnmäler oder so, weißt du. Das kann ich auch irgendwo verstehen, aber ich komme da geistig nicht mit, warum da nicht ein Schild daneben reicht, wo drauf steht, ja, und der war böse. Ja, und die coolen Länder im Ostblock, so wie Ungarn zum Beispiel, die haben das ja auch so gemacht, oder in Prag gibt es das, glaube ich, auch, die haben einen Park außerhalb von der Stadt genommen und haben den ganzen Kram dahin gekarrt und heute zahlen die Leute Eintritt. Ja. Zwischen diesen Teilen rumlaufen können. Finde ich die viel bessere Idee, als wie sie es hier gemacht haben, wo sie den Lenin dann irgendwo husch die Pusch vergraben haben. Und Leute, die ihn dann wieder ausgegraben haben. Völliger Irrsinn. Ah. Ja, aber ja, also es, der Artikel ist nicht so richtig, richtig fröhlich, weil also es kommen dann noch hier die Sache, dass im schwedischen Parlament im Restaurant musste eine nackte Darstellung der Göttin Juno entfernt werden, weil man vermeiden wollte, Feministen und Muslime in ihren Gefühlen zu verletzen. Ich finde es immer ganz lustig, weil wenn du dann so eine Statue wegmachst, weil das gegen das Rechtsempfinden oder Kulturempfinden der Muslime verstößt, da frage ich mich immer so, ist es nicht so eigentlich so eine Art positiver Rassismus, dass ein Muslim das nicht angucken kann, weil er sonst sich dran gestört fühlt? Also ich finde, das hat was mit Runtergucken auf die Gruppe zu tun. Ich finde nicht, dass das irgendwie Empowerment für Muslime ist, wenn er das dann nicht sehen muss. Mir kommt es eher so wie positiver Rassismus vor, nach dem Motto, der Muslim kann das nicht angucken, ohne dass er dann seine Beherrschung verliert. Weil er, keine Ahnung. Und ich denke nicht, dass es Untermenschen sind. Was ist mit Leuten wie mir, die sich grundsätzlich, wenn irgendeiner Religion, am ehesten den olympischen Göttern irgendwie zu denen hingezogen fühlen? Und wenn, dann wird ein Bild von Juno abgehängt. Hm. Da werden doch auch meine religiösen Gefühle verletzt. Arschgeigen. Nee, so läuft es nicht. Dann kommt noch hier, der Rohani wird dann, also es wird zusammengefasst halt, dass das aber nicht nur in Schweden so ist, sondern dass das halt überall auf dem Vormarsch ist, dieser PC-Scheiß. Und als Beispiel wird dann nochmal der Rohani genannt, für den ja die vatikanischen Museen da auch die Statuen damals verhüllt haben, als er in Rom war. Ist eigentlich auch irre, ne? Also die Päpste und die Kardinäle und die Priester, die haben kein Problem mit Titten im Museum. Die gehen da jeden Tag vorbei und irgendwie keiner stört sich dran, aber da ist das Christentum doch einen langen Weg gegangen, ne? Auch wenn das Christen nicht gefallen wird. Ja, also. Mann, Nacken. Könnte man fast Christ werden, weil es das kleinere Übel ist. Ja, das kleinere Übel ist wohl wahr, aber ich sage mal so, im Prinzip, ja, wo ich mich dagegen stelle, ist halt eben die Verstrickung mit dem Staat auf jeden Fall. Und ja, da muss man auch dann aufs Christentum dann auch los, leider, weil ansonsten kriegt man es halt nicht hin. Wir diskriminieren jetzt nur die eine Gruppe, weil die im Moment radikaler ist oder so, aber prinzipiell finden wir das trotzdem toll, dass die Kirche da alle möglichen Aufgaben wahrnimmt und allen möglichen Leuten aus irgendwelchen Bananegründen irgendwelche Vorschriften machen kann. Also ich finde Diskriminierung von jeder Art von Religionsausübung grundsätzlich gut. Also, nee. Nein, aber halt. Aber wohin uns das geführt hat, damals, als sie meine Glaubensgenossen unterdrückt haben. Ja? Rom ist zu großen Teilen in die Marmoröfen in die Kalkbrennöfen gewandert, der ganze Marmor. Dass die alles kaputt gemacht haben, die Arschlöcher. Eigentlich müsste man halt Reparationen verlangen. Rom wieder so aufbauen, wie es damals war. We was kings. Der nächste, weil ihm das Telefon geklingelt hat hier. Was? Rubab ist weg. Stimmt. Oh. Und alle sind weg. Chill. So nicht. Ja, ich bin auch spätestens um 9 muss ich auch zur Tür raus. Ja, ich sag mal, wir sind jetzt auch wieder 2,5 Stunden, ne? Das reicht ja wahrscheinlich. Ich denke auch. Nächste Woche bin ich nicht da, das kann ich jetzt schon mal vorausschicken. Oder wahrscheinlich nicht da, wenn dann eher zum Ende hin oder so, weil ich werde ein anstrengendes Familienwochenende haben. Mal gucken, wann ich Sonntag zu Hause bin. Haben wir dann noch abschließende Worte zu unserem chaotischen Stream über DVDs, über Statuen, über alles Mögliche gesprochen? DVDs, Statuen, Mount Everest, Weltpolitik. Ja. Humanismus Plus. Genau. Und den Mann, der nicht über seine Erfahrungen in der Politik sprechen will. Noch nicht. Aber bald exklusiv auf diesem Kanal. Genau. Dann an den Meistbietenden verkauft. Kauft die Story an. Kanal gratis kommen. Ja, also. Hey, psst, hey! Also, liebe Zuhörer, die Moral der Demokratie ist das Offenheit für das Argument. Ja, und damit wollen wir uns dann verabschieden. Macht's gut, schöne Woche. Tschüss.